Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch alle willkommen zum mittlerweile dritten Teil unserer groß angelegten Reihe rund um das japanische Rollenspiel. Wer die bisherigen beiden Parts verfolgt hat, der kann sich erinnern, in Teil 1 hatten wir uns speziell mit den Rollenspielen der 16-Bit-Ära auseinandergesetzt, also allem, was so auf dem Super Nintendo und dem Mega Drive stattgefunden hat. Im zweiten Part ging es speziell um das gute alte 90er-Jahre-Schmuckkästchen von Sega, den Saturn. Jetzt im dritten Teil ist sozusagen der Nachfolger des Saturn dran, der Sega Dreamcast sowie das N64. Beide Konsolen hatten ein eher überschaubares Angebot an Rollenspielen zusammengenommen, aber ergibt es trotzdem genug Futter, um dafür einen weiteren Cast rechtzufertigen. Mir zur Seite standen Kollege Wolf und Kollege Mark sowie Neukollege Aaron, der als N64-Fanboy anscheinend Trant den Rang ablaufen will. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hatte immer in der 3D-Ära der Rollenspiele, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, so grafisch hätte da noch ein bisschen was gehen können. Ne? Weil viele Spiele haben sich grafisch immer ganz besonders ausgezeichnet, was 3D-Optik und so weiter angeht, Rennspiele, Shooter und so weiter. Das hat mir immer ein bisschen, obwohl die schön designt waren, bei den Rollenspielen ein bisschen gefehlt. Jetzt, wo der Dreamcast im Anmarsch war, ich war zu der Zeit gerade an der Uni angefangen, sind die ersten Screenshots drüber reingebrochen und ich hatte immer das Gefühl, wow, jetzt bricht die neue Generation des Rollenspiels an. Jetzt ist es soweit. Ein Screenshot hatte ich gesehen. Ich glaube, du hast dieses Spiel nicht gespielt. Also zu dem anderen werden wir gleich kommen, dass du gezockt hast. Aber das passt hier ganz gut in die Reihe rein. Es gab noch einen inoffiziellen Nachfolger eigentlich zu Dark Savior, den es auf dem Saturn gegeben hat. Das erste Spiel, was ich dort auch als Screenshot gesehen hatte, wo es bei mir ganz große Augen verursacht hat. Wie geil sieht das denn aus? So 3D-Optik. Und der erste Screenshot, ne? Komplett ausmodelliertes 3D. Das war Climax Landers oder auch bekannt als Time Stalkers. Timestalkers heißt US, ne? Timestalkers. Heißt die US-Version, ne? Was wieder in der Tradition von Landstalker auf Dark Savior, jetzt auf Timestalkers, zwar einen ähnlichen Hauptcharakter hatte, aber ein komplett anderes Spiel war. Sag mal ein bisschen was dazu. Ich kann mich da, also das ist auch so dunkle Vergangenheit. Ich weiß nur, so, oh, es gibt Nachfolger davon. Okay, ich habe den Rest nicht wirklich so doll gespielt, so. Na, dann hole ich mir das aber mal auf jeden Fall. Und dann war es auch wieder schnell verkauft. ich muss sagen, ich finde es nicht so schlecht. Ganz die Sache ehrlich. So schlecht, ne? Lass mich kurz ausführen, Wolf. Timestalkers. Bitte. Ich weiß grob, worum es geht, aber mach mal. Ja. Was Timestalkers gemacht hat, ein Genre, was sehr, sehr ausgeprägt auf dem Dreamcast gewesen ist, wo ich auch eigentlich immer meinen Spaß irgendwie damit hatte, waren zufallsgenerierte Dungeon Crawler. Ja, außer dem Genre. Ja. Immer wieder neu, ne? genau, immer wieder neu. Ja, Timestalkers hat auch eine komische Geschichte, typisch wie für die Landstalker-Serie dann dort gehabt, dass du in Parallelwelten dann eingefallen bist und so weiter und so fort. Die wurde da aber verbaut. Du hast immer sehr, sehr große Kerker oder Dungeons und Türme dort gehabt, von denen jeder Level zufallsgeneriert wurde. Und innerhalb dieser zufallsgenerierten Level, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Kämpfe waren rundenbasiert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe ja auch Tests und so gelesen und ich glaube, das war rundenbasiert. Ja, es war auf jeden Fall, also so Spiele mit zufallsgenerierten Dungeons, das sind immer so ein spezielles, aber den Geschmack musst du erstmal dafür entwickeln, für diese Art von Sachen. Und ich bin, wie ich öfter schon mal gesagt habe, auf der PlayStation 2 ein sehr, sehr großer Fan der Dark Cloud-Spiele oder Dark Chronicle, die auch auf diesem Konzept basieren, die aber noch viel, viel mehr haben, was dich da dran ziehen kann. Timestalkers in die gleiche Ecke. Du musst entweder Bock drauf haben, mal du gehst in den Dungeon rein und weißt jetzt, du erlebst 25 Level zufallsgeneriert, das gleiche eigentlich fast, bis du dann zum Endgegner und sowas bist. Das, was mich bei so einem Spiel immer ein bisschen abschreckt, ist normalerweise damals bei irgendwie Final Fantasy und anderen Spielen, du redest immer mit Leuten darüber und dann so, ach ja, das und das ist dann und dann passiert und erinnerst du dich noch daran und das kann man schwierig drüber reden, weil keiner irgendwie wirklich dieselbe Erfahrung gemacht hat bei diesen Dungeon-Crawler-Sachen. Nee, absolut. Ich schmeiße Timestalkers hier auch nochmal rein. Es war leider ein Indikator dann dafür. Auf dem Dreamcast, verglichen mit dem Saturn, du hattest auch relativ wenig Spiele, Rollenspiele, die es dort gegeben hat. Da war aber auch der Quotient noch wesentlich, wesentlich kleiner, was richtig gute und geile Spiele dann... Konntest du bei Timestalkers nicht auch so Gegner einfangen oder so Tiere oder so? Konntest Irgendwas du, war da doch. Also du konntest da... War was? Ich glaube, du konntest Zeug dort einfangen auf jeden Fall und du konntest später, wenn du deine Sachen gemacht hast, lauter Helden aus den vergangenen Stalker-Spielen sozusagen treffen. Also du hast die auch dann gesteuert. Du hast den Hauptcharakter von Lady Stalker getroffen und dort als spielbaren Charakter gehabt. Du hast, glaube ich, die Typen aus Dark Savior getroffen, die du dann mitnehmen konntest. Es war so eine Art, dadurch, dass du in einer anderen Dimension gespielt hast, irgendwie musst du dir ein bisschen wie Lost wirklich vorstellen. Ich bin in der Kirche, ich lach mich tot. Gott, ey, ja, es tut Alter, mir leid, aber es hat ein bisschen wirklich den Vergleich so gehabt. Die sind in einer Paralleldimension gelandet und auf einmal, das war der Grund, wie lauter Hauptcharaktere aus unterschiedlichen Spielen so zusammenkommen können. Schwupps, das ist die Insel weg. Das war ein Flupp, einfach weg. Ja, und du läufst vor allem dort auf Inseln in der Luft herum. Ne? Ach, ihr Ficker. Ja. Und bei Timestalkers, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwas darüber gelesen, was ich nur durchs Lesen fand ich es so scheiße, dass ich nicht mal gespielt habe. Das war irgendwie sowas, dass du von einem Dungeon zum nächsten deinen Level-Fortschritt nicht behältst. Ja, genau, dass du den Level-Fortschritt verlierst. Okay. Und das, also ohne dass ich wusste, wie die das gerechtfertigt haben, vielleicht hat das sogar irgendwie einen Sinn gehabt, aber das fand ich so upturned, das ging mir so, mein tiefster Impuls, wenn ich sowas spiele, ist ja, also wenn ich das spiele, dann will ich halt irgendwie auch am Ende mächtig sein und stark und ich will viel Geld auf dem Konto haben und viel Schwerter und alle meine Viecher sollen genauso stark sein wie ich. Und als ich gelesen habe, dass du von einem Dungeon zum nächsten jedes Mal deinen Fortschritt verlierst und immer wieder bei Null anfängst, da war es für mich direkt vorbei. Ich weiß nicht mehr genau, ob das bei Timestalkers so gewesen ist. Ich glaube, du hast natürlich dein Level verloren, aber deine Monster, die du gehabt hast, die konntest du dann... Es ist eine Unterart der Rollenspiele wieder. Die kennt man heutzutage als... Eine Abart kann man auch sagen. Die nennt man heutzutage Rogue-Likes. Es gab vor fast hunderten Jahren in der Anfangszeit der Computerrollenspiele Rogue hieß das Spiel wie Deep, also das englische Deep Rogue. Ich Rogue. Und diese Spiele basierten immer drauf, du gehst in den Dungeon rein und bist dort immer Level 1 sozusagen, kannst dich innerhalb des Dungeons aufleveln und musst Sachen sammeln. Und wenn du rausgehst, bist du wieder zurück auf Level 1, aber behältst deine Sachen und baust dadurch deinen Charakter auf und durch das Equipment oder durch Monster, die du Monster, die du aufbaust. Und da hat sich so eine ganz, ganz kleine Schar von Spielen davon abgespalten, die immer auf dieses Roguelike-Prinzip zugeht. Da gab es auf der PlayStation 1 Azure Dreams zum Beispiel, wo du auch einen riesigen Turm hattest, wo du reingehst, dein Hauptcharakter immer wieder auf Level 1 war, sobald du draußen warst und dich so fühlst, als ob du alles umsonst gespielt hast. Timestalkers hat auch dazu gehört. Du hast auf dem DS Izuna Video, ich glaube Izuna Ninja irgendetwas. Izuna Bavaria. Oder auch Shiren the Wanderer. Wonder. Sagt dir das was? Wie viel? Von Sega, Shiren. Das ist das, was Pokémon Mystery Dungeon jetzt ist. She-Man? She-Wolf? S-H-I-R-E-N. Ein japanischer Wanderer mit so einem Strohhut oder sowas, der durch Dungeons durchgeht und dort das in der Form macht. Dazu gehört anscheinend Timestalkers dazu. Leider ist es kein Konzept, was wirklich massenkompatibel ist. Das ist so das Hardcore unter den Hardcore-Leuten. Ja. Wie heißt denn dieses DS-Spiel, was alle immer gespielt haben, denn auch dieser Dungeon-Crawler, wo man selber dieses komische... Oh Gott, wie heißt das? Atrian Odyssey? Oder? Genau, Atrian Odyssey. Das ist aber kein Roguelike, glaube ich. Dort behältst du dein Level, wenn ich mich ist nicht irre. Ist es Nachfolger von Albert Odyssey? Leider ich habe aufgepasst. Nee. Sehr gut. Sehr gut. Ist es nicht. Atrian Odyssey, aber eine sehr, sehr schöne RPG-Reihe auf dem... ist mehr ein bisschen wie Wizardry. Drei Spiele auf dem DS. Also diese Rogue-Dinger haben natürlich auch eine Berechtigung. Also ich meine, warum nicht? Also die meisten irgendwie, die spricht es nicht an, aber... Sadomaso für Spieler. Ja, es gibt auch Leute, die spielen freiwillig Demon's Souls oder so. Und ich meine, das ist jetzt ganz wertfrei, aber ganz also, wertfrei, da muss man sich ja auch durchbeißen. Und also ich bin mehr so ein Typ, mir ist wichtiger, dass mein Charakter immer stärker wird und die Items an sich sind mir scheißegal. Also am Ende von so einem Rollenspiel will ich halt, dass ich so mächtig und stark bin, dass ich auch mit dem Käsemesser mich in Kämpfe stürzen kann. Also ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich die coolsten Schwerter dabei habe, sondern mein Typ selbst soll halt der Held sein und Equipment ist halt nur ein Mittel zum Zweck. Natürlich. Deswegen fand ich das total eine mega abtörende Idee für mich. Es ist eines der attraktiven Features auch für mich, dass du dort einfach durch Arbeit, die du investiert, die wird dir auch entlohnt, eben, dass du deinen Charakter dann dort rausbekommst. Timestalkers hat es leider ein bisschen in die falsche Richtung gemacht. Ein Spiel, was oder eine Spieleserie, die ähnlich wie Timestalkers gewesen ist, auch nochmal kurz reinschmeißen. Hatte ich auch meinen Spaß da gehabt. Das erste erste Dreamcast-Rollenspiel, was ich durchgespielt habe, Evolution und nachher nochmal Evolution 2, die auch sehr ähnlich wie Timestalkers zuweils generierte Dungeons, eingebunden in eine größere Story, ein nettes Kampfsystem, rundenbasiert, ein bisschen nicht Final Fantasy, mehr Dragon Quest-like. Hatte aber nicht diesen Roguelike-Ansatz, dass du dein Level verloren hast. Es waren so nette 10-Stunden-Spiele, beide Teile mit einer lustigen Geschichte und Namen, die alle irgendwelche Wortspiele auf Waffen dann gewesen sind. Irgendwie du, dein Butler hieß Grenade oder irgendwie solche Geschichten. Also. Wow, wow, wow, wow. Weiter auf dem Dreamcast eine andere Sache, die habe ich leider selber nicht gespielt auf dem Dreamcast, aber ich glaube, dass du, Wolf, da eventuell mal kurz reingeschaut hast. Umsetzung von der Anime-Serie. Etwas, was ich gespielt habe. Record of Lodoss War. Oh ja, in der Tat habe ich gespielt. Aber also ist das so ein Rollenspiel? Natürlich ist das ein Rollenspiel, das ist wie Diablo halt. Diablo-Klon, ne, oder? Ja, das ist also, ich habe das mir damals auch gekauft, weil ich halt die Serie super toll fand. Ja, und das also, sieht man aus derselben Perspektive und du grindest auch genauso. Also ich persönlich würde jetzt auch Diablo nicht unbedingt als Rollenspiel bezeichnen, aber ich glaube, das ist so diese Genre-immanente Diskussion. Du steigst halt mit deinem Charakter auf und so weiter und du spielst ja, halt. Ja, klar, schon. Ja, aber so gesehen ist quasi das neue Hardcore auch ein Rollenspiel, weil da ich auch stärker werde und meine Waffen und ich neue Moves dazu lerne. Also das ist ja genau das, weshalb ich mich schwer tue, mich mit Final Fantasy und Co. anzufreunden, weil das für mich keine Rollenspiele in Anführungszeichen mehr sind. Also nach mein Erweckungserlebnis war wirklich Morrowind, so, weißt du? Also gibt auch Leute, die fanden es nicht so geil, kann ich auch nachvollziehen, aber das war das erste Spiel, was ich in meiner Karriere gespielt habe, wo ich habe angefangen und ich war völlig baff, weil ich alles machen konnte, was ich wollte, wirklich alles. Alles von der ersten Sekunde an konnte ich überall hin, ich konnte jeden umbringen. Ich musste mich an nichts orientieren, keine Zwischensequenz, keine Story. Das ist ja eher typisch für westliche Rollenspiele halt, genau. À la Ultima und so. Klar, und also ich betone es wirklich nochmal, ich will nicht sagen, dass das per se besser ist als jetzt irgendwie so mehr so die klassische Herangehensweise, aber das war so für mich das Erweckungserlebnis. Ab da verbinde ich so allein das Wort Rollenspiel eben mit einer gewissen Entscheidungsfreiheit und dass ich wirklich meines eigenen Glückes Schmied bin und das habe ich halt bei Final Fantasy nicht, ich habe das bei den meisten Japano-RPGs nicht und deswegen würde ich für mich persönlich jetzt auch Diablo nicht als Rollenspiel bezeichnen, weil es ja wirklich nur ums Aufleveln geht, aber wie der Name schon sagt, du sollst ja eine Rolle spielen und nicht einfach nur ein fertigen Charakter noch stärker machen. Gut, egal. Genau, das ist aus dem verwandten Universum mit genau, Record of Lotus, da waren wir. Mhm. Habe ich gespielt, fand ich auch geil, hatte halt genau diesen Diablo-Reiz ausgemacht, ne, wie grinden, leveln, Monster metzeln, noch was Cooleres finden und nochmal weiterziehen. Und Charaktere aus der Serie halt, die man kennt. Also wenn man die Serie... Die Serie habe ich dann lustigerweise auf, darf man das sagen? Ich sag's jetzt einfach. Auf Vox. Gott. lustigerweise, kurz nachdem ich's gespielt habe, Vox hatte damals so Anime-Nächte. Genau. Ja, stimmt. Und da haben die auch Record of Lotus War gezeigt, so schön, immerhin im Original mit so schlecht eingeblendeten deutschen gelben Untertiteln. Und also ich fand es jetzt nicht so weltbewegend übergeil, das war halt irgendwie so ein Anime-Ding so. Genau, es hatte nette Sachen, so von wegen, dass da viele Rollenspielthematiken wie so Berserker, was so. Ja, zum genau, Beispiel, das war schon das sehr klassisch. Das wurde aufgegriffen dort und in einem Anime-Kontext verbaut, oder ich fand die Twists, die eingebaut wurden in der Story, ich glaube, da sind zwei Staffeln eigentlich gewesen, die dort auf einmal dann abgesendet haben. Bei irgendwie Box, sowas. Auch nett Hansen verbaut und so weiter, ich will da auch nicht wirklich ins Detail gehen, aber ich kannte das Spiel ich habe leider nie die Gelegenheit gehabt, das Spiel selber zu spielen. War jetzt auch nicht wirklich übermäßig brillant, aber es hat einen gewissen Reiz auf mich ausgeübt und ich hatte auch wirklich durchaus meinen Spaß. Also jetzt nichts, was man einmal alle 10 Jahre spielen muss, aber war schon lustig. Also wenn man echt so ein bisschen auf dieses typische, ja, Diablo, auf diesen Jäger- und Sammler-Reiz steht, einfach irgendwie noch eine geilere Waffe finden und sich noch ein bisschen hochleveln und noch ein Dungeon und noch ein, dann hat das schon echt Laune gemacht. Hat das was für sich, ja. Ich wollte mir das nochmal für die Sammler zulegen, ist glaube ich mittlerweile auch ein bisschen seltener. Also ich muss schon mindestens 20, 30 damals, Euro dafür ausgeben. Als Dreamcast so am Ende war, da war das eins von den Spielen, die so für 15 D-Mark verramscht worden sind. Hätte ich das zusammen mit Toy Commander und so. Ey, und lustig. Die hast du bestimmt auch geholt. Ja, genau. Ich hab's dann auch erst gekauft. Also es ist echt so, ja genau, so für 15 Euro da in so einem Grabbeltisch da rumlag. Ja. Das war lustig. Sehr gut, das zu Record of Lost. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu einem Spiel über, was Wolf, glaube, wenn es das Spiel ist, was Wolf noch gespielt hat, damit wir ihn auch in Ruhe entlassen können, wenn wir uns über den Rest Japanergedödel hier nochmal kurz mit Marc unterhalten. Oh Gott. War es Phantasy Star Online, was du gespielt hast? Nee, es gibt noch eins auf der Liste. Zeig mir mal, welches es war. Warte mal. Dass wir zu denen ja, hingehen. Ich muss mal ganz kurz. Ach hier. Gott, deine Sauklaue, ne? Ja. Wo ist denn Dreamcast? Hier ist Dreamcast. Da, das hier, unter PSO. Oh Gott. Ja, ich weiß. Oh, willst du? PSO, nee, pass mal auf. PSO ist es eigentlich, kennt ihr diese lustige Zeichnung aus dem Internet, Forever Alone? Mhm. Dieses, Ich hab PSO wirklich alleine offline nachts auf dem Dreamcast gezockt. Wirklich, ich hab's nicht mal mit irgendjemandem zusammengespielt. Da warst du nicht der einzige, Wolf, weil ich hab's nämlich auch nie online gespielt. Ich hab's auch immer allein gespielt. Ich dachte, ihr lacht mich jetzt sofort aus, weil sowas spielt man doch offline. Ich hab mir eine Tastatur extra gekauft für 50 Mark, damit ich es online spielen kann. Ich habe das aus den USA importiert, PSO. Ich habe, glaube ich, eine Woche oder sowas gespielt. Dann kam eine Session, wo ich auf einmal zufälligerweise mit drei Italienern zusammen in der Gruppe war und nach 3 Stunden so angenervt war, dass ich nie wieder angefasst habe. Ich habe es online gespielt, aber das ist auch mehr meine Nicht-Affinität zum Online-Gaming. Irgendwie das hat bei mir nicht gefruchtet. Ist bei mir ganz genauso. Also es hat sich mittlerweile gegeben. Jetzt irgendwie durch PlayStation Network und Xbox Live und so spiele ich schon öfter mal was online. Aber damals auf dem Dreamcast. Dreamcast war ja auch die einzige, erste Konsole mit eingebautem Modem damals, quasi die online gehen konnte. Und ich glaube, das lag auch einfach daran, dass es die wenigsten gemacht haben. Mhm. Also vielleicht, wenn ich 1000 Freunde gehabt hätte, die auch online gewesen wären, wäre ich vielleicht auch so einer Party mal beigetreten. Aber ich wusste von keinem. Und wenn, glaube ich, haben die auch nicht PSO gespielt. Und deswegen dachte ich so aus Interesse, gucke ich einfach mal so für mich selbst offline rein. Ich habe es, glaube ich, so eine Woche abends immer so oder nachts. Das war noch zu Giga-Zeiten. Mhm. Da war ich irgendwie erst um 1 Uhr morgens zu Hause nach der Arbeit und habe es dann noch so bis 3 oder 4 gezockt. Ich fand es irgendwie auch echt ganz lustig. Also das ging gut von der Hand. Das hatte zumindest einen relativ interessanten Stil, so dieses Fantasy, Science Fiction. Aber sehr neonlastig auch. Ja, genau, aber es hat aber einen eigenen Stil wirklich gehabt, fand genau, ich für also, viele Sachen. Und ich fand, was ich mal spannend fand, weil du hattest doch auch so ein Fliegevieh das, immer das dabei. Mag, das Mag. Genau, das Mag, was sich dann irgendwie auch verändern konnte. Also ich habe von anderen Spielern gehört, deren Mags sind dann so zu 2 Augen geworden, die dann den Leuten ja, hinterher schweben. Du konntest später einen Dreamcast auch da mitschwingen oder lassen. Oder ein Master-System. Ja. Und sowas, das fand ich schon wieder geil. Ich bin nie so weit gekommen mit meinem Mag, dass sich da wirklich was Cooles entwickelt hätte. Aber allein die Idee, dass jeder so ein ganz individuelles Vieh dabei hat, was man total verändern kann, ich weiß auch gar nicht mehr, wodurch sich das verändern lässt. Durch Items, durch ganz, Kämpfe? Ganz, ganz komisches Zeug. Und auch, du musst irgendetwas finden und craften und wie das dann alles dort heißt. Phantasy Star Online, wir haben es im Detail auch im Phantasy Star Podcast nochmal ausgeführt. Das hat so eine ultra eingeschworene Fangemeinde. Also das ist noch heftiger als alle anderen Fangemeinden, was Rollenspiel und so weiter dort angeht. Sag mal irgendwas über PSO, da wirst du gleich hier zerfleischt in der Luft. Obwohl ich werd wahrscheinlich auch gleich zerfleischt, wenn wir zu dem Spiel hingehen, was du mir hingedeutet hast. Ich frage mich jetzt, ob ich in der Minderheit bin oder du, wenn ich das super fand und du scheiße. Ich bin in der Minderheit. Ich bin auch eindeutig in der Minderheit, aber es liegt auch daran. Habt ihr gehört, Nerds? Gregor ist diesmal der Böse, ja, nicht ich. Es liegt aber auch rein daran, weil sich alle das schönreden wollen. Ja, da kann ich auch nichts dafür, geil, Leute. Jetzt weiß ich, was kommt. Nein, nein, nein. Pass auf, jetzt, wenn gleich Gregors Gesicht wird sich verziehen und dann wird er wie der Imperator so Lichtblitze aus den Händen. Nee, weißt du, das Schlimme ist, ich habe das Spiel damals für mich bei der Website oder sowas, wo ich dann die Spiele gespielt habe und dann dementsprechend meinen Text oder sowas dazu geschrieben habe, habe mich damals auch in sehr, sehr große Diskussionen im Internet verleiten lassen und da bin ich auch recht firm, was die Argumentation oder sowas mit dem Teil dort angeht. Das ist ein Ding, was mir komplett das potenzielle Highlight meiner Spielerkarriere, was es eigentlich sein sollte. Ich habe mich so sehr auf dieses Spiel gefreut und wurde so enttäuscht. Na komm, jetzt sag schon. Okay, ich muss ein bisschen Luft holen. Das ist wahrscheinlich voll wie jetzt. Nein. Okay, jetzt, das ist dein persönliches Lost. Also, mein persönliches Waterloo, mein persönliches Lost, heißt Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. So, jetzt ist es raus. Ich habe mich da so drauf gefreut, weil das für mich halt das war, was ich immer vermisst habe. So Luftschiffe, Piraten, super geil. Ja. Und dann kam allerdings das erste Problem und da haben wir auch irgendwie recht wenig drüber gesprochen, Random Encounter. Und das war der Punkt, wo ich dann dachte, ey, jetzt ist aber echt mal genug. Sprecht euch mal ein bisschen aus und kommt dann danach. Ich fand das Spiel super gut von der Story. Also ich bin da auch nicht mit Gregor so ganz konform. Aber was mich echt abgefuckt hat, war die ganze Zeit die Random Encounter-Rate war viel, viel zu hoch. Das war echt aus der Hölle. Und dann später auf dem GameCube haben sie es ja dann nochmal rausgebracht, ein bisschen entschärft. Nicht viel besser. Aber nicht viel besser. Also ich glaube wirklich, also ich fand's richtig geil und hab das wirklich in einer sehr wohligen, positiven Erinnerung. Ich glaube, mein großer Vorteil, so bizarr es klingt, war einfach, dass ich nicht so wahnsinnig viele Spiele dieser Art gespielt habe. Also nach dem letzten Saturn Rollenspiel hier so Shining Force 3 und Shining the Holy Ark und so, habe ich eigentlich in dieser Form nichts mehr wirklich gespielt, was auch nur annähernd in die Richtung ging. Und dann kam eben Skies of Arcadia und also klar, auch mich haben damals diese Random Encounter genervt, die wirklich ein bisschen sehr häufig waren, also kann man ja nicht anders sagen. Aber eben dadurch, dass ich halt nicht schon in dem Jahr, als Skies of Arcadia rauskam, drei Spiele gespielt habe, die exakt genauso waren, war das für mich immer noch relativ frisch und neu, also ich konnte drüber hinwegsehen. Also natürlich, mich hat das auch genervt, aber viele andere Sachen haben das für mich absolut wettgemacht. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Marc, allein diese Luftpiraten-Thematik. Ja, super. Das hat mir tierisch gut gefallen. So was, man muss ja immer vorsichtig sein, aber was ich zum Beispiel als Final Fantasy jetzt nicht Experte, aber immer wenn ich ein neues Spiel sehe, dieser Reihe oder auch nur einen Trailer sehe, da fliegen dann halt immer Luftschiffe rum. Also das ist ja so ein Motiv. Das ist ein Markenzeichen damals gewesen für genau. Final Fantasy. Und das ist, also dagegen will ich auch gar nicht sagen. Ich sag nur, als ein Spiel kam, wo ich dann wirklich selbst in so einem Luftschiff, wo das nicht einfach nur so ein Markenzeichen so, das Imperium, da fliegen halt Luftschiffe rum, du selbst rennst aber die ganze Zeit durch den Wald oder so, sondern dass du selbst quasi so ein kleiner Luftpirat warst und da wirklich durch die Lüfte schweben musstest und dann fing dein Kompass und links an sich zu drehen und du wusstest, irgendwas in der Nähe ist hier und du musstest echt so die Wolken absuchen, hast dann unter den Wolken so eine schwebende Insel entdeckt und da gab es einen Schatz zu finden. Das fand ich so charmant und das hat mir so viel Spaß gemacht und das hat mein Entdeckertrieb so gekitzelt, dass ich jetzt so Sachen wie Random Encounter oder dass die Grafik nicht so geil war und ich fand die Grafik damals richtig gut. Also ich meine, ich hätte jetzt gedacht, die Grafik ist eine der besten Optiken gewesen. Das ist echt erschreckt, dass ja, die habe ich jetzt gerade wiederum so ziemlich blockig in Erinnerung. Ja, aber damals war es halt wirklich vielleicht ziemlich also es ist mittlerweile blockig zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Ist es das grafisch schon, also das beste, war es das grafisch beste Konsolenrollenspiel. Also ja, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Und die Charaktere fand ich auch so toll. Ich dachte jetzt irgendwie, dass du daran dann ein bisschen zu mäkeln hast, weil es so typische Anime-Charaktere sind. Ehrlich gesagt, so Wise und ich weiß gar nicht, wie die sind. Wie Aika. Aika und ja, genau. Und das stimmt. Hier, wie heißt denn das? Bei Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles dabei. Genau, das war die mit den roten Zöpfen, ne? Seine Zora mit den roten Zöpfen. Genau, seine kleine Piratenfreundin. Und ehrlich gesagt, ich müsste jetzt echt nochmal im Internet nachgucken, wen es da sonst an Charakteren gab. Also die Charaktere haben sich jetzt mir nicht so ins Gedächtnis gebracht. Also Drachma war der Typ mit diesem Enterhaken am Arm, der den Wal gejagt hat zum Beispiel. Ja, so ganz dumm. Ja, also so eine Art Moby Dick, genau. Captain Ahab-Geschichte. Und das allein, also es gibt irgendwie immer, also klar, man kann das versuchen, rational zu rechtfertigen, was an einem Spiel gefallen hat oder warum einem das eine Spiel gefallen hat und das andere nicht. Und aber also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, es gibt immer wieder Spiele, die mir eigentlich so vom auf dem Papier her, so wenn ich mal die Features aufschreiben würde, müsste das überhaupt gar nicht mein Ding sein. Aber manchmal ist das auch nur ein Feature, so eine Idee oder es ist auch nur die Stimmung, die mich dann doch packt. Und bei Skies of Arcadia, das war für mich echt so ein Fall von eigentlich gar nicht mein Ding, habe ich keinen großen Bock drauf, aber dadurch, dass es echt so eine charmante und relativ unverbrauchte Piratenthematik hatte, so allein, dass dieser Typ wie Captain Ahab versucht, so einen Himmelswal zu jagen, das fand ich einfach schon geil. Also das hat mich für die paar Wochen, die ich es drin hatte, hat mich das echt sehr, sehr gut unterhalten und ich denke da gerne noch dran zurück. So, klar, wenn man mir das heute vorsetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich genau das sagen, was ich immer sagen würde, wenn man mir so ein Spiel vorsetzen würde, irgendwie, habe ich schon tausendmal gemacht, aber damals hatte ich nicht das Gefühl, dass ich sowas schon tausendmal gemacht habe. Das war echt so das Letzte dieser Art, was mir noch wirklich Freude bereitet hat. Also ich verstehe, ne, und ich kann das auch absolut nachvollziehen und ich mache auch keinem einen Vorwurf, der das Spiel mag oder es geil findet. Also nur, weil ich das Spiel nicht mag, bedeutet es nicht, dass niemand Spaß dran haben kann. Man muss das ja immer noch mal explizit erwähnen. Ja, ich weiß, es ist nur meine Meinung. Ja, ja, genau. Also was mich im Zusammenhang mit Skies of Arcadia immer wirklich ein bisschen abgefuckt hat, ist, dass sozusagen hier die Zeugen Jehovas immer versuchen, dann mich umzustimmen dann davon. Ja, die dann, ja, das hast du ja immer. Also das hast ja, aber es ist ein gewisses Alter auch, glaube ich, wo das dann noch mit reinspielt. Genau dieser Krieg zwischen Sega und Nintendo. Eben. Und irgendwann steht man drüber und sagt sich dann, ja, spiel du deinen Scheiß. Und weißt du, ich sehe immer, viele Punkte, die du erwähnt hast, Wolf, ich denke da absolut genauso. Ich finde, das Setting ist brillant von Skies of Arcadia, auch der ganze, also einer der Gründe, warum ich mich so sehr auf das Spiel gefreut habe, war eben nicht nur, weil das Setting mich auch absolut angemacht hat und das Look and Feel und wie die Charaktere dort designt sind, auch dass die Original Fantasy Star Leute, die Saturn-Ära übersprungen haben, jetzt auch wieder ein komplett neues Rollenspiel und so weiter machen. Und ich weiß, dass da was Geiles bei rauskommen wird. Ich hatte also eine wirklich große Erwartungshaltung. Und wenn an Skies of Arcadia was stimmt, ist es die Welt. Ja? Nimm mal als Vergleich mal ein Spiel, was du sehr gerne magst, was ich dort auch gern zum Vergleich rangezogen habe, Zelda The Wind Waker. Mhm. Dort hast du ein bisschen ähnlich, denke ich, von wegen dem Entdeckertrip. Du bist auf einer großen Kugel unterwegs, wo du im Wasser dann neue Inseln entdecken kannst und geheime Sachen und so weiter. Ich fand, das haben sie bei Wind Waker sehr, sehr, sehr flach umgesetzt, wogegen bei Skies of Arcadia gab es da echt viele geile Sachen, wie du entdecken kannst, wie die Welt designt hat, diese fliegenden Wale, die du hast. Alleine, ich erwähne mal eine Szene, dort, wo du bist am Rande von so einem großen schwarzen Loch in der... Mhm. Ja, stimmt. Du bist an der Stadt dort und du siehst, wie es dann groß über dich wartet und dann wanderst du in dieses schwarze Loch rein und weißt nicht, was dich erwartet. Das ist so, da kriege ich, wenn ich davon rede, da kriege ich Gänsehaut noch heute. Mhm. Ja, gutes Weil Beispiel, das sind, du findest so viele Sachen und da ist so eine abwechslungsreiche Welt oder wo du auch später dann unter die Wolkendecke taucht. Ich will nicht noch nicht sagen, was man dort findet. Ne? Und da rein vom Design her finde ich, das ist eine echt brillante Welt. Da gab es aber sehr, sehr viele Sachen, die mir dann die Sachen verleitet hat. Vorne dran ist es diese Random-Encounter-Thematik, weil du hast dort teilweise wirklich alle 2-3 Sekunden einen Kampf gehabt. Speziell, wenn du die Welt erkunden willst, diese Oberwelt, war das ultra nervig. Es gibt auch eine Stelle, wo du da nochmal Gegenwind hast, der dich dann wegdrückt und du das Gefühl hast, du kommst nicht voran und hast trotzdem Kämpfe ohne Ende. Das hätte für mich funktioniert, wenn die Kämpfe nicht... Ich hab abgezählt mit der Stoppuhr, ja, weil ich es nicht glauben konnte, weil ich dachte, so kann ich mich nicht falsch irren oder sowas. 40 Sekunden, bis du den Kampf anfangen kannst, nachdem der Encounter stattgefunden hat, mit, er muss jetzt mal die Welt laden, dann kommt jeder einzelne Charakter, den er hinstellt. Dass ich das damals so hingenommen habe. Ja, aber das mit der Ladescreen, was ich vorhin meinte, genau das versaut einem dieses Ganze, man wird rausgerissen eigentlich aus dem Spiel. Absolut, und in einem Spiel, wo es eben so häufig passiert, ich könnte es dann wenigstens dem drüber hinwegsehen, wenn das Kampfsystem noch irgendwas taugen würde. Leider ist das Kampfsystem komplett zerbrochen. Ne? Es gibt, du kannst jeden Kampf nach dem exakt gleichen Schema gewinnen. Du lädst deine Magic-Punkte dort auf und dann lädst du einen Special los, wo also machst du zweimal decken, dadurch lädt sich eine Leiste unten auf, einen Balken unten auf und dann kannst du Special-Attacke, die auf alle Gegner raufgeht, haut sich los und damit gewinnt. So funktioniert Costume-Quest heute noch. Du gewinnst damit 95% aller normalen Kämpfe, wo du dort herumläufst, was im Endeffekt für mich bedeutet, ich mache wirklich komplett das Gleiche. Ich warte, dass der Kampf lädt, ich mache die gleichen Manöver dann dort, wozu soll ich mir dann was anderes machen, wenn das funktioniert? Und es ist so wirklich stumpf, ultra stumpf. Ich musste nebenbei, das ist so schlimm, wenn ich sowas zugehe, ich musste nebenbei im Fernseher laufen lassen, wo sowas wie Big Brother läuft. Ja, ich hasse Big Brother ohne Ende, aber das war das Einzige, was mich dann so halbwegs am Rande der Normalität gehalten hat, sonst wäre ich wahnsinnig geworden von diesem Ablauf. Kommen dazu Sachen, ich will nur kurz nochmal reinschmeißen. Du hast eine Menge, ich merke auch schon. Auch eine super geile Idee. Da hat sich viel angestaut. Mit den großen Schiffsfights. Fand ich auch brillant als Idee. Ja, stimmt, genau. Die großen Luftschlachten. Die großen Luftschlachten, die aber auch inhaltlich, da können wir uns gerne auch irgendwann mal im Detail darüber auslassen, auch total wertlos vom Aufbau her waren. Du konntest eh nur, wenn du den Kampf gewinnst, immer wirklich das vorgegebene Schema nehmen, sonst hat das Ganze nichts gebracht. Die waren eher einfach, du hast gewartet, dass die Animationen so hübsch durchlaufen und die waren sehr, sehr, sehr durchschaubar. alle Kämpfe, die dort gewesen sind. Ja, also klar, das sind alles... Das ist alles Zeug und ich habe leider immer dann gesucht bei dem Spiel, wie ich mir dieses so rechtfertigen kann, weil ich die Welt so geil finde, die stattfindet. Das Kampfsystem taugt nichts, die Schiffsbattle sind dann falsch aufgebaut irgendwie und im Ende die Story fand ich auch nicht wirklich gut. Ne? Die Charaktere sind nett und sympathisch, aber das sind so wirklich Schema-F-Flachpfeifen. Mhm. Aber das ist genau das, was Wolf auch schon richtig beschrieben hat für sich selber. Weißt du, wir haben die ganze Zeit Rollenspiele gespielt. Wir waren irgendwann schon so überdrüssig und Wolf hat das eine gespielt, sozusagen, und für ihn war es dann halt, er hatte diesen Abnutzungseffekt vielleicht. Also ich würde es nicht Abnutzung nennen, ne? Also ich habe auch mit anderen Spielen speziell... Also gerade du, Gregor, du hattest halt auch relativ hohe Ansprüche, ja, ne? Okay. Na, ja, doch. Mein Anspruch an dem Spiel ist es, dass es ein gutes Spiel ist, immerhin. Oder immerhin etwas habt. Ich mag auch schlechte Spiele. Ich spiele auch schlechte Spiele ganz gerne. Ja klar, aber du definierst ja gerade in diesem Genre, definierst du gutes Spiel ja eben genau sowas, dass das Kampfsystem so ein bisschen Fleisch hat, dass die Story vielleicht ein paar Überraschungen hat, dass die Charaktere nicht schon tausendmal gesehen sind. Also ich glaube, dass deine Ansprüche hier da einfach ein bisschen höher sind als ich das damals gespielt habe, weil für mich war das mehr so, ich habe sowas in der Art seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt und jetzt gucke ich da doch nochmal in ein Spiel dieser Art rein. Absolut. Und das hat mir einfach von vorne ein bisschen Spaß gemacht. Aber natürlich sind deine Kritikpunkte, die sind ja sehr valide. Natürlich. Und auch die Sache, die ich eben dafür gelernt oder in den ganzen Diskussionen über die Jahre dort gelernt habe, ist es eben auch wirklich Leben und Leben lassen. Du darfst es nicht laut sagen. Ich darf es, meiner Meinung nach. Ja, genau. Bevor es wieder die Todes... Und es negiert ja nichts, wenn ich das mit dem Ding nicht warm geworden, ich habe die GameCube-Fassung auch nochmal dann angefangen später und gespielt, habe aber mit dem Cheatcode die Random Encounters abgeschaltet, sonst hätte ich es nicht durchgehalten, weil ich einfach nochmal gucken wollte, ob das dann funktioniert. Es negiert nicht, dass du deinen großen Spaß damit gehabt hast. Das ist ja auch toll für dich. Ist überhaupt kein... Wirklich, wie du gesagt hast, Leben und Leben lassen, das ist ja... Wir kennen es ja alle, sobald wir sagen, dass wir irgendwie Spiel XY, was die ganze Welt geil findet, wenn man das nicht geil findet, dann musst du ja eigentlich darauf achten, dass du auf dem Weg nach Hause nicht von einem wütenden Mob zitronen. Genau, lass es mir noch einmal sagen. Kingdom Hearts ist purer Bullshit. So. Ja? Also Kingdom Hearts ist dummer Scheiß, weil das Kampfsystem absolut nicht funktioniert. Okay, das mein Voting hast du. Resident Evil 5 war scheiß und Bioshock war unfassbar langweilig, Teil 1. Ey, super, fantastisch. Endlich mal vernünftige Leute hier. Ja. Komm, schmeiß mal auch einen Bock hier raus. Ja, ja, Marc, hast du auch noch was? Komm, mach ich auch noch ein Spiel, das ich echt richtig scheiße finde. Ja, komm, kleiner Exkurs. Na komm, dir fällt es dann nachher ein und wir fügen es dann nochmal hinzu in den Cast. Insert-Text hier. Nee, ich glaube wirklich an diesem Beispiel, das ist ja für mich jetzt auch, glaube ich, ein schönes Ende für diesen Podcast. Absolut. Das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel. Ich glaube, diese Krux wird man nie auflösen. So, letztendlich läuft es auch darauf hinaus, der eine hat Spaß daran und der andere hat nicht. Und man kann jetzt ewig irgendwie neu mal klug drüber diskutieren, dass die Random Encounters zu häufig sind oder zu kurz und ob die Story am Ende oder nicht oder so. Aber letztendlich, entweder du hast Spaß an sowas oder auch nicht. Und du hast jetzt in dem Fall an Skies of Arcadia keinen Spaß gehabt und ich habe an anderen Sachen keinen Spaß. Aber das heißt ja nicht, dass wir generell anderen Leuten absprechen, dass man das trotzdem geil oder eben auch scheiße finden kann. Ist doch alles völlig in Ordnung. In der Umgebung im Internet, wo sich jeder eben sofort persönlich angegriffen fühlt, ne? Wenn man dann sagt, ich finde das scheiße, ich finde nicht automatisch die Person dann scheiße, die das Ding mag. Ne? Genau. Das muss man sich dann. Das ist ja. Obwohl manche der Todesdrohungen, die ich für Kingdom Hearts dann bekommen habe, vielleicht finde ich euch doch scheiße. Aber das ist eigentlich kein grundloser Bash, finde ich ja, weil wir haben das beide Seiten eben sozusagen begründen können, warum wir etwas mögen. Und ich finde, das ist die Hauptsache. Ja, und wir sind Gamer, so wie jeder andere auch. Ja, wir sind nicht irgendwelche Objektivitätsbots oder sowas, die auch den Gospel von oben herab singen und weder jeder das machen kann. Ich glaube, jeder, der uns speziell in dem Podcast verfolgt, wo wir eigentlich nur wir selbst sind, wird sich auch denken, dass wir hier eigentlich nur Meinung geben und ich mag Skies of Arcadia nicht, du findest es gut. Genau. Super. Und obwohl ich das schlimm finde, dass du vorhin ein 11. Gebot noch mit reingeworfen hast, das finde ich schon ein bisschen vermessen. Ich hab ein bisschen polarisiert, aber ich werde erst mal gucken, wer den Cast noch zu Ende hört oder wer vorher schon mal das Arsen hier in die Briefumschläge kippt. Wetzen die Messer. Es ist ja auch allgemein bekannt, ganz wichtig, absolut jedes Wort ist hier todernst gemeint. Hier ist kein Anflug von Witz oder Ironie, wir meinen alles genauso, wie wir es sagen. Also du weißt ja, Game Serious Business, verdammt nochmal. Aber ehrlich, da darf man nicht mit Spaß und Augenzwinkern drüber diskutieren. Das heißt, du gibst mir gleich den Schlüssel zu deinem Herzen, wirklich? Nicht zu meinem Herzen, aber Zimmer 14. Draußen wird es langsam dunkel, die Blase ist voll. Das Hirn ist leer. Ja. Ich muss draußen warten, Final Fantasy Fans. Du musst sie nochmal alle dann auf den... Jungs, er hat großen Spaß gemacht, ihr labert noch vermutlich bis 3 Uhr morgen früh, oder? Ja, nicht gar, ich hoffe nur bis 2. Vergiss die Emo-Frisur nicht, um nach draußen zu gehen. Tschüss, ihr Spannen. Also, danke dir, Wolf, auf Nimmerwiederhören in einem Rollenspiel-Podcast. gibt noch eine Handvoll Sachen, die ich auf dem Dreamcast gerne ansprechen würde. Und speziell, du hast da auch gerade sehr, sehr viele schöne Sachen mit. Da kommen wir gleich dazu. Sehr gut. Skies of Arcadia, natürlich das ganz große Rollenspiel, was für viele auch das Rollenspiel ist, was Dreamcast und so weiter ausmacht. Das bekannteste vor allem auch. Ja, es gibt eine GameCube-Fassung eben davon, wo es leicht entschärft wurde. Es sind dort Add-ons mit dabei. Also es gibt ein paar Handvoll Quests mehr, die es dort... Man sucht irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, es sind irgendwelche Leuchtdinger. Genau, oder so. du kannst irgendwas machen. Es wurde ja noch, was Wolf jetzt nicht erwähnt hat, du hattest die Möglichkeit, auf dem Dreamcast mit der VMU, mit dem Speichergerät, ein separates Spiel zu spielen, auf dem, wie bei vielen Dreamcast-Spielen, wo du dann Schätze gesucht hast. Ne? Und die haben auch irgendwie bei deiner Schatzsuche dann, konntest du es kombinieren, dass du spezielle Items darüber holst. Ich glaube, das wurde irgendwie eingebaut in die GameCube-Fassung, dass du es nicht mehr mit der VMU machen musst. Es gibt die ja nicht mehr auf den GameCube. Wer sich das nochmal geben will, die GameCube-Version ist die bessere Version des Spieles. Ich glaube, rein sammlertechnisch kann man sich beide holen. Ich habe meine Dreamcast-Version verkauft irgendwann und auf die GameCube-Version umgestiegen. Ich hab's vor ungefähr, ich weiß sogar noch, wann das war damals, als ich den Prince of Persia Beitrag für Game One gemacht habe, irgendwie so Folge 30 oder 40, habe ich an einem Wochenende in einem Anflug, ich pack's nochmal rein und gespielt. Ich habe aber wirklich, die Encounters habe ich so nicht ausgehalten, selbst auf dem GameCube, wo ich einfach sehen wollte, ob es dort besser ist. Ich habe die abgeschaltet und das Spiel nochmal durchgespielt, dann auch leider gemerkt, es ist doch so, wie ich es empfunden habe. Ich habe also zweimal Skies of Arcadia durchgespielt, ich werde kein Fan mehr werden. Ich würde aber bei einer Ankündigung von dem Skies of Arcadia 2, stünde ich als Erster im Laden, weil ich überzeuge mich eines Besseren, weil ich hätte auch Bock drauf. Die Hoffnung vor allem nicht aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, was das hier alles angeht. Ein paar andere Sachen auf den Dreamcast hier, also für mich, für viele Skies of Arcadia das beste Dreamcast-Rollenspiel, für mich persönlich das beste Dreamcast-Rollenspiel, die Fortsetzung von allem, was wir im Saturn schon angesprochen haben, Grandia 2. Würde mir auch ein Freund von mir auch zustimmen. Ich habe da noch ein paar andere Sachen so in petto. Ja, aber also Grandia, das glaube ich dir. Grandia 2 auf jeden Fall eines der besten Rollenspiele auf dem Dreamcast, finde ich auch. Vor allem, weil die Story ganz anders war, als man sie mal erwartet hat, halt mit Religion und so weiter und so fort und mit so Verehrung von irgendwelchen Göttern und das war irgendwie ein bisschen alles anders aufgemacht und das Kampfsystem auch moderner und die Grafik vor allem unheimlich gut, auch jetzt noch, also das kann man sich echt gut antun und es bringt einfach richtig, richtig Spaß. Also ich mochte das erste Grandia ganz gerne, wie gesagt, wenn wir auf dem PlayStation Rollenspiel Cast dann zu sprechen kommen, da wirst du dann, das wird der nächste Cast übrigens sein, wenn wir auf Rollenspiele wieder zu sprechen kommen, aber das dauert noch ein bisschen, da braucht man sich auch immer ein bisschen Zeit, um zu erholen. Ich fand Grandia 1 war ein Spiel, ich hatte echt viel Spaß dann dran. Ich würde es nicht zu den absoluten Highlights jetzt zählen, das erste, weil es hat ein echt cooles Kampfsystem gehabt, es hat eine nette, die Story ist echt nett in dem Zusammenhang gewesen. Es hat als eines der wenigen Spiele einen sehr, sehr schönen Entdeckertrieb gehabt immer. Ja, du bist ein junger Abenteurer auf Entdeckungsreise gewesen und hast wirklich dich so gefühlt, als ob du Welten und Kontinente und alles dann wirklich erforscht. Und ein richtiges, Marco Polo oder hier, Dings da, Christopher Columbus, ein bisschen so Gefühl gehabt, das Ganze. Nur hat das für mich dann nicht ausgereicht, um daraus so ein komplettes Highlight dann draus zu machen. Grandia 2 hat viele Sachen gemacht, die guten Punkte von Grandia 1, dadurch das Kampfsystem, was nochmal ein bisschen aufgebrezelt wurde, es gab keine Random Encounters, beim ersten auch nicht, aber dort natürlich auch immer ein Grund, den ich immer sehr positiv bei Grandia empfand, die Grafik ist schön gewesen, die Story wurde auf jeden Fall besser gemacht, du hast ein recht, ich glaube für die damalige Zeit war es wohl ganz en vogue, so einen Hauptcharakter zu machen, aber ein bisschen Stinkstiefel. Ja, also so ein Söldnertyp, so ein, ich glaube die hieß irgendwie Geohound oder so irgendwie. Geohounds war so eine Art Söldner in der Fantasy-Welt, die dort dann existierte. Ich glaube, Hauptcharakter war Ryudo und hatte einen sprechenden Papagei oder so Adler, der ja, auch sowas, genau, losgeschickt werden konnte. Und der war eher von der mürrischen Fraktion ein bisschen wie Squall bei Final Fantasy VIII. Ne, ein bisschen von dort aus und wird dort in ein Abenteuer wieder reingetan, das jetzt nicht so direkt mit Weltenentdeckung zu tun hat. Das war ja auch eine Sache bei den Grandia-Geschichten. Die haben, obwohl sie so sehr Erkundungstrieb hatten, keine Oberwelt gehabt, da das Menü, womit du Sachen auswählst, das ist dort natürlich auch da so gewesen. Keine Geschichte, wo du die Welt erkundest, sondern es war eine andere Thematik, die recht beliebt ist bei Rollenspielen, um Religion und dort Entwicklungen, Geschehnisse, Persönlichkeitsspaltungen sind dort drin gewesen. Viele kleine, isolierte, coole Sachen und Events, die dort passiert sind. Ich habe, glaube ich, das zweite Mal durchgespielt, kurz bevor ich bei Game One angefangen habe. So ein Rollenspiel haust du noch rein, ne, bevor du hier dich dem Praktikum ergeben musst. Und ich mochte es beim ersten Durchspielen ganz gerne und beim zweiten umso mehr. Es ist auch kein absolut perfektes Spiel, aber es ist für das, was es macht. Also das ist so eine richtige 8 von 10, wenn du dann so eine Wertung dann draufpacken würdest. Ist eine gute 8, ja. Also Brian, ich bin ein bisschen immer vorsichtiger, wenn ich dann Zahlen drauf tue. Man sieht es ja, ich gebe ein bisschen mehr bei Rollenspielen, wenn ich durch den Kontext, den ich bei mir auf der Seite dort habe. Aber so eine 8 von 10 ist für mich eigentlich schon so richtig top, ne? Wenn man die dann dort vergibt. Und Grandia 2 verdient es meines Ermaßens auch. Auch coole Musik, Noriyuki Iwadare vom ersten, vom zweiten Teil. Also ich mag's und ich werde es auch weiterhin mögen. Ja, also kann ich nur so zustimmen. Also ich fand die Geschichte wirklich auch spannend und irgendwie anders. Die war ein bisschen erfrischender und wirkte auf mich damals auch schon ein bisschen vielleicht erwachsener, auch wenn die Grafik das jetzt nicht so anmuten lässt. Aber ja, kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall, wenn man das jetzt auch irgendwie nachholen kann, noch auf jeden Fall holen. Grandia 2 bitte auch nur, wenn ihr spielt, es gibt davon eine PlayStation 2 und eine PC-Umsetzung. Die sind leider sehr, sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, die Dreamcast-Fassung, Spiel wurde für den Dreamcast entwickelt, sieht dort grafisch echt gut aus. Die Version, die man kaufen kann, also ich habe die US-Version zu Hause, hat auch einen Bonus-Soundtrack. Ist übrigens, also da, das war meine liebste Zeit als Japaner-Rollenspieler. Das war in dem das war der Winter 2000, wo zeitgleich ich zu Hause bekommen habe Breath of Fire 4, Final Fantasy 9, Grandia 2 und auch Skies of Arcadia. Tja, ja? Das hört sich nach langem Urlaub an. Das war, ich habe nachmittags gearbeitet, da hat das gut zusammengepasst, aber da hast du mit Ausnahme von Skies of Arcadia wirklich nur Bretter bekommen damals. Also richtig coole Sachen und da denke ich immer noch sehr gern zurück und ich verbinde die Zeit auch ganz gern damit. Wenn ihr es kauft und spielt, bitte nur die Dreamcast-Fassung, die ist auch wirklich gut. Die PS2-Fassung ist ruckelig und hakelig und pixelig und so weiter, leider sehr, sehr schlecht umgesetzt, PC leider auch. Den Nachfolger würde ich leider auch wirklich eher liegen lassen, Grandia 3 auf der PlayStation 2. Ist ein nettes Ding gewesen, ganz okay. Ich finde das Intro-Lied ganz cool, ist In the Sky von der japanischen Popgruppe Miz, glaube ich. Vielleicht verlinke ich den Videoclip mal dazu, einfach, weil den finde ich ganz cool. Mit Ausnahme von dem ist es leider nur eher unter ferner Liefen, hat auch ein geiles Kampfsystem gehabt, leider sonst nicht viel, Grandia 3. Aber Grandia 2, cooles Ding. Und auch wer ein Dreamcast hat und Rollenspiele mag, sollte er sich das holen. Wir gehen gleich zu deinen japanischen Spielen über, ne? Also speziell die ich nie zum Spielen leider bekommen habe, auch immer hätte spielen wollen. Ich will noch ein, zwei kleine Sachen hier reinschmeißen, damit wir die dann auch noch durchhaben. Eine große Überraschung für mich, die ich mir als US-Version geholt habe, die es als PAL, glaube ich, auch gibt. Wir haben ja von so Zelda-mäßigen Spielen ein bisschen gequatscht und geredet. Du hast es auch da in der japanischen Fassung. Ich habe die US-Version zu Hause. Ein Spiel, das wie ein Ei heißt, Egg oder Elemental Gimmick Gear. Führ das mal ein bisschen aus, bitte, Marc. Ja, super Spiel. Also geht auch wieder in diese Richtung Zelda, Zelda-esque, auch von der Perspektive her. Fängt damit an, dass ein Ei... Erzähl mal ein bisschen, ich gehe kurz austreten. Oh Gott, muss ich jetzt allein das unterhalten, okay. Fängt damit an, dass ein Ei gefunden wird und man eine Wissenschaftlerin praktisch dieses Ei findet und nach mehreren tausend Jahren öffnet sich das Ei und ein Mann entsteigt dem. Und man weiß aber nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, und er probiert das dann auch zu ergründen. Da gab es einen furchtbaren Krieg, der das ganze Land zerstört hat. Und ja, man erkundet dann in dieser typischen Zelda-Manier mit diesem Roboter die Landschaft und kriegt auch diese typischen Items dazu, wie so ein Greifhaken und verschiedene Waffen, und kann sich auch aufleveln. Ja, und spielt sich, ja, halt wie ein typischer Zelda-Klon. Die Besonderheit dabei war, dass man bei Bosskämpfen in sowas wie eine 3D-Perspektive wechselt, was damals wirklich sehr, sehr neu war. Und die Gegner auch mit so einem richtigen Intro angekündigt worden sind. Ja, das war halt das Besondere an Elemental Gimmick hier. Und ja, sonst gibt's auch gar nicht so viel dazu jetzt zu sagen. Hatte eine richtig, richtig schicke Grafik. Und ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Jetzt kommt Gregor auch gleich wieder. Entschuldige, Marc, ich höre mir das gerade hier beim Schneiden vom Podcast an, und ja, ich hätte dich wohl nicht so lange allein lassen sollen. Es tut mir leid, aber es ist auch irgendwie sehr lustig gewesen. Ich habe gerade einen neuen Gast organisiert für den Podcast. Wir kommen gleich auf deinen Punkt zu sprechen. Stell dich doch mal bitte vor, bitte. Hallo, ich bin Aaron. Ja, muss ein bisschen näher dran halten, das Mikro, damit man dich hören kann. Hallo, ja? Ja? Ja, also du bist? Ich bin Aaron. Ja, Aaron ist unser American Voice Speech Consultant für Play bei uns und hilft uns aus mit unserer englischen Sprache und Sprachausgabe und ist auch natürlich sehr, sehr großer Gamer. Ne? Und ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und wir sind gerade dabei, wir haben schön mit Wolf sehr ausführlich über Role-Playing Games geredet. Role-Playing Games on Sega Saturn. That's of course one thing you are not that well versed in, I would imagine. Or did you play stuff on Saturn? Guardian Heroes, Dark Savior. Oh, Dark Savior. We've been talking about Dark Savior quite a lot. I think I even have it here somewhere. Other stuff you played? Ja, da gab's nicht so viele. Gab's nicht wirklich so viele, no? Nee. So it's more like if people like us know the games that we can play and have played them and talk about them. Wir sind gerade dabei, Aaron. Ich habe dich nochmal kurz dazu geholt. Wir reden noch knapp so 10, 15 Minuten ungefähr über ein bisschen Dreamcast Role-Playing Games plus N64-Stuff. And thankfully, cool. N64-Stuff, there wasn't that much, but maybe you can add something to the discussion if you'd like to. So. Yeah, just if you think about something, you can just pipe in. Zelda zählt nicht, oder? I wouldn't count Zelda as an RPG there, so yeah. It's more like stuff. So let's just, jetzt rede ich schon Englisch die ganze Zeit. lass uns doch einmal zurück in kurz, Marc, du hast über Elemental Gimmick Gear. Genau, Elemental Gimmick Gear, falls du das auch gespielt hast. Habe jetzt eben kurz einmal ausgeführt, ja. Dass halt ein Zelda-esque Spiel ist und die Endbosse in 3D halt waren. Ja, ja. Elemental Gimmick hier, ein Zelda-mäßiges Spiel, was auch, ich fand, grafisch sehr, sehr beeindruckend war. Das hatte eine halb gezeichnete, halb gerenderte Optik irgendwie. Es war relativ schwierig, fand ich, weil die Reichweite deines Roboteranzugs. Genau, diesen Enterhaken, den man hatte, der war halt recht begrenzt, das stimmt. Und mich hat das eigentlich vom Spielprinzip her am ehesten vielleicht sogar an Alundra irgendwie. Es hatte ein bisschen was von Alundra, genau, genau. Es war so ein sehr einzigartiges Spiel für den Dreamcast. In der Form, weil du hattest nicht wirklich Alundra oder Zelda-Klone auf dem Dreamcast dann wirklich gehabt, auch vor allem nicht in 2D. Und das ist so auch ein sehr netter, mittlerweile glaube ich auch ein bisschen seltenerer Titel, aber wer sich die US oder, ich weiß nicht, ob es eine PAL-Version gab, aber die US-Version habe ich zu haben. Ich glaube, es gab wirklich auch nur eine US- und eine japanische Version. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich musste da auch ein bisschen suchen, bis ich dann endlich eine gefunden habe. Ja, absolut. Also das ist ein Ding, ist ein echt cooler Geheimtipp, den man sich auf jeden Fall geben kann. Lass mal gucken, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir können jetzt langsam zu den japanischen Spielen übergeben. Das hast du zwei Sachen, oder besser gesagt insgesamt 8. Ein Spiel, das aus 7 Spielen besteht, genau. Plus ein anderes. Ich würde erstmal kurz reinschmeißen, das eine Spiel, was wir gegebenenfalls auch mal irgendwann mal in einer schönen Top 5 oder sowas dann verbraten werden. LOL, auch bekannt als? Lack of Love, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele von Lovedelic oder Lovedelic. Ja, warte mal, Aaron, do you know the game Evo or Evo on Super Nintendo, where you're playing the evolution of Das hat mit Dinosaurien zu tun, ne? Yeah, you're going from a sea creature to a dinosaur and things like that. Did you play this once? Eigentlich nicht, nee. It's a little bit like Spore, probably. Ja, as poor if it would be a good game. Ja, sehr gut. Also, und Lack of Love ist, hat mich ein bisschen optisch dran erinnert, aber Love Delict, die haben natürlich auch andere Sachen gemacht. Ja, das sind nicht jetzt hier die Evo-Macher, glaube ich. Das war ja Enix. Nee, glaube ich nicht. Hoffe ich doch jetzt. Nee, sind sie nicht. Das sind die Sachen, die Leute, die auch Moon gemacht haben, wobei wir dann wahrscheinlich beim PlayStation-Podcast so mal kurz kommen. Ja, Lack of Love, ein Spiel, das damit anfängt, dass man eine kleine Kreatur ist, die sich die mit anderen Kreaturen kommuniziert, und indem man anderen Kreaturen was beibringt oder bei Problemen hilft, verbessert man sich, indem man in einem Level oder in einer Welt drei verschiedene Sachen gemacht hat, verwandelt man sich praktisch in die nächste Evolutionsstufe durch Liebe, indem man anderen Kreaturen Liebe gibt. Hört sich am Anfang ein bisschen merkwürdig an. Das Coole daran ist, dass es eigentlich jeder spielen kann, obwohl es das nur auf Japanisch gibt, aber es gibt keine Sprachbarriere in dem Spiel. Das heißt, alle Sachen werden einem in dem Spiel von den anderen Wesen gezeigt. Man lernt praktisch von anderen Wesen und kann dieses, was man gelernt hat, dann wieder anderen Kreaturen sozusagen beibringen und sich so und so weiter nach oben arbeiten. Hintergrund ist dabei auch so ein bisschen so mit Öko, Umweltschutz und Planeten bevölkern und die. Oh, es will eine Message da. Genau, und das hat wirklich eine Message, und das ist jetzt natürlich ein schwieriger Vergleich, aber ich glaube, so hat man sich manchmal gefühlt, oder so hat man sich gefühlt, wenn man das erste Mal Ico oder Shadow of the Colossus gespielt hat. Und so eine ähnliche Szene gibt's in dem Spiel auch, wo man dann irgendwie erst realisiert, okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert oder was passiert mit mir selber, mit dieser Evolution? Und das ist echt ein super spannendes Spiel. Und wie gesagt, da gibt es keine Sprachbarriere. Also es gibt natürlich ein ganz kleines bisschen Text zu den einzelnen Kreaturen, wird noch beschrieben, was die können oder so. Aber eigentlich kann man das Spiel wirklich ohne Probleme auch spielen, ohne Japanisch würde zu können. Würde das lauffähig sein mit einem DCX-CD-Adapter Ist mit einem DCX-Adapter, ist es lauffähig und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das Spiel kostet jetzt, wenn man es noch auftreiben kann, ungefähr 50 Euro, aber das ist auf jeden Fall wert, wirklich. Das ist das Spiel, was du gesagt hast, das ist das Beste überhaupt? Das ist für mich das beste Dreamcast-Rollenspiel, auf jeden Fall. Okay, das ist auch natürlich eine enge Einstellung. So ein Dreamcast-Rollenspiel haben wir gesehen, ja, gibt es nicht aber so viele, aber es ist eine gute Aussage, ne? Absoluten Lieblingsspiel. Das ist so ein, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass es wirklich so ein Einheitsbrei gibt, dass es Spiele gibt, die alle Rollenspiele sind mit bunten Anime-Figuren und sowas. Und es ist schwierig, das vielleicht auch als Rollenspiel zu klassifizieren, weil man sich ständig verändert. Also die Aber du spielst ja eine Rolle, die vor allem sich auch weiterentwickelt, und das ist ja das, was du in meinem Rollenspiel eigentlich machst. You evolve from one character into the other, and if it's from one creature into the other, no? Und das ist auch das, was Wolf vorhin erzählt hat, dass es dieses sphärische, mystische irgendwie so ein bisschen noch umgibt, und das ist wirklich so eine ganz, ganz schöne Welt. Und gerade, wie gesagt, wir hatten, bei Evo kann man das ja auch sehen, bei dem Spiel auf dem Super NES, dass man sich entwickelt und immer größer und größer wird, und hier ist es so ähnlich. Und ich glaube, am ehesten ist der Vergleich mit Katamari da gegeben. Man fängt an, rollt sich als kleiner Ball, und irgendwann merkt man gar nicht, dass der Ball größer ist, aber die Welt schrumpft um einen herum. Und so ist es in Evo auch. Man ist halt am Anfang klein, ist in einer Welt und wird größer, größer, größer. Und irgendwann merkt man, dass die riesige Pfütze, wo man am Anfang noch durchgeschwommen ist, was wie ein riesiger Ozean aussah, auf einmal wirklich nur so ein kleiner Wassertropfen ist, neben dem man auf einmal steht. Und das ist wirklich eine ganz coole Erfahrung. Hm. Was würdest du sagen, so von Spieldauer ungefähr? Kann man da irgendwie so ein Label drauf und so weiter? Also 50 Euro ist natürlich, finde ich, noch ein okayer Preis, weil das ist auch der Neupreis, den du zahlen würdest für das Spiel. Dass du jetzt nicht keine hunderte Euro dafür loswerden willst. Aber wenn es so ein 2-Stunden-Spiel ist, dann werde ich mir vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich da die Brieftasche aufmache. Also wenn man wirklich weiß, wie es geht und so, dann wird man wahrscheinlich so in 8 Stunden spätestens durch sein. Also das ist aber auch immer schwierig zu sagen, wie viel man sich oder wie man sich auf die Welt einlässt. Ich glaube, ich leise mal einfach bei Gelegenheit aus, wenn ich dann... Wirklich, also ich würde dir das gerne mal ausleihen und auch mal deine Expertise dazu hören. Ja, ich muss mal ein bisschen dann Zeit finden, dann werde ich es mir auf jeden Fall geben. Also ich habe Evo damals gemocht auf dem Super Nintendo ganz gerne. So von wegen auch, was auch wirklich mit so nonverbaler Kommunikation funktioniert hat, dass du dort, es war ja eigentlich nur so ein Jump'n'Run, wo du dich dann immer weiterentwickelt hast. Durchgebissen durch die Evolutionskette. Ich habe mir einen Zahn gekauft, ja. Yeah, I have no teeth, yay. Sehr gut, und da würde mich sowas in dem Kontext speziell, weil auf Moon hätte ich auch Bock, aber das ist natürlich das ist viel zu japanisch wahrscheinlich dann dort drin. Bei Lack of Love ist es auch wirklich so, du hast dieses Repetitive, was du bei Evo halt hattest, das ist ja auch so ein Grind-Spiel. Du grindest, grindest, bis du dich weiterentwickelst. Hier ist es halt anders, weil du wirklich Aufgaben erfüllst. Und wenn du die erfüllt hast, dann entwickelst du dich. Du musst jetzt nicht stundenlang dich da irgendwie aufhalten. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Was ist eigentlich das Thema? Aber das Thema waren Role-Playing-Games. Role-Playing-Games on Sega Saturn, Dreamcast und N64. Also die, das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, dieser Zeitraum im Prinzip. Ja, genau. Ich habe es am Anfang des Podcasts erklärt. Wir hatten ja damals, also falls du den dann auch gehört hast, Aaron, den 16-Bit-RPG-Podcast gemacht, speziell für uns, weil wir damals um die Ära mit Rollenspielen angefangen haben. Super Nintendo, Mega Drive oder Genesis für dich dann als Amerikaner. Genesis, genau. Wenn ich jetzt diese Reihe weiterführen wollen würde, müsste eigentlich jetzt die 32-Bit-Ära kommen mit Saturn und PlayStation. Ja, 32X. Ja, ignoriere das 32X. Da gab es ja nicht mal 32 Spiele für und kein einziges Rollenspiel. Habt ihr über die Spiele gesprochen, die nicht erschienen sind auf N64? Nein, das kommt jetzt erst. Das kommt jetzt noch kurz am Ende. Also ich erkläre dir nochmal kurz, wir hatten das so gemacht. Eigentlich hätte ich das, wenn ich das noch so 32-Bit oder sowas gemacht hätte, Saturn und PlayStation nehmen müssen, weil dort das groß ist. Aber PlayStation gab so viele Rollenspiele, dafür brauche ich eigentlich einen gesonderten Podcast. Das muss ich eigentlich getrennt machen. Deshalb wollte ich das hier nicht zusammenmischen. Aber, wie du hier vielleicht siehst, was wir hier aufgetürmt haben, es gibt jede Menge Sachen auf dem Saturn, die echt großartig und diskussionswürdig gewesen sind. Hier Panzer Lagoon Saga und this and that. Also es ist, wenn man als Gamer hat, man gegebenenfalls auch schon mal darüber was gehört. Deshalb habe ich mir gedacht, lass uns mal all diese Konsolen, die in dieser Ära ungefähr noch abzuhalten sind, auch vor allem wesentlich schneller gehen. Für Dreamcast gab es nur eine Handvoll Rollenspiele, für N64, für Saturn das meiste. Dann wird das ein Podcast, bevor wir danach in die PlayStation und später PlayStation 2 Ära und so weiter dann dort weitergehen. Handhelds werden dann auch mal separat sein wahrscheinlich. Wir müssen es ja eigentlich da damals. Handhelds gab es ja einige Sachen, so Mystic Quest, Mystic Quest Legends. Aber nicht Game Boy Advance. Auch Game Boy Advance gab es auch etliche Sachen. Also wenn du so Golden Sun. Wann kam Game Boy Advance raus? Game Boy Advance kam 2003, hätte ich jetzt gesagt. Nee, früher war es, ne? 2000 oder so? 2000, ich weiß nicht. Also ich glaube, so N64, das ist ja so 97. Ja, aber denk mal, so Saturn und Dreamcast. Dreamcast hat ungefähr gehalten, also bis Dreamcast so eingestampft wurde, bis Anfang 2001. Stimmt. Ja, und N64 auch in dem Zeitraum ungefähr. Währenddessen war parallel die PlayStation 1 bis zur PlayStation 2 von Mitte der 90er bis 2001 gewesen. Das sind also alle Konsolen, die parallel zur PlayStation stattgefunden haben. N64 ist eh relativ kurz, aber da werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Dreamcast haben wir noch eine Sache, die ich gerne dann reinschmeißen würde. Wo würdest du denn Sigagaga dazu zählen? Sigagaga ist natürlich ein Rollenspiel, klar, aber ich hätte da vielleicht eher was, das für den Dreamcast-Podcast dann übergehalten, weil das doch so ein sehr, sehr schräger Rollenspiel-Genre-Mix ein bisschen ist. Ne, du hast dort wirklich Wirtschaft, Shooter, Rollenspiel und so weiter. Kurz, Sigagaga ist so das letzte Aufbäumen von Sega gewesen. Die haben in Japan einen so großen Genre-Mix, richtig Rollenspiel rausgebracht, wo sie sich selber auf die Schippe genommen haben. Du bist ein Hauptcharakter, der Sega retten muss. Vor dem Untergang von den bösen Leuten, die von, also Nintendo haben die explizit nie genannt, aber du hast dort lauter selbstreferenzielle Gags, dass da Companies von außen dann da sind, die Sega ans Leder wollen und Alex Kidd muss dann unten in der Verpackungsabteilung dann arbeiten, weil er es als Maskottchen nicht gebracht hat. Du hast ganz viele Charaktere einfach aus dem Sega-Universum, die in diesem Spiel mit verbraten sind. Das ist echt super, super lustig. Absolut. Ich würd da im Detail gerne darauf hingehen, wenn wir dann wirklich einen Dreamcast-Podcast dann in Ruhe machen, der wir ja eh irgendwann mal folgen wird. In Ruhe noch nicht so bald, aber bald. Hoffen wir mal. Ich wollte eigentlich kurz darauf hinaus, bevor wir auf N64 gehen, da kann uns Aaron bestimmt auch dann gut mit seiner Expertise sagen. You've been a big N64-Gamer, yes? Ja, das stimmt. Er ist, glaube ich, der Junge gewesen, den man aus YouTube auch kennt. It's an N64, yay! Das Video habe ich nicht gesehen. Ja, ich werde es verlinken im Beitrag, wenn wir hier N64 schreiben. Schreibt da unten noch, das ist Aaron. Das ist Aaron, so müsst ihr ihn euch vorstellen. Ich war ein Nintendo-Fanboy und ich hasse eigentlich PlayStation am Anfang. Ja, aber vor allem wegen Final Fantasy. Oh, ja, genau. Ey, siehst du, perfektes Gespräch. Wir haben Squaresoft geklaut. Bevor wir darauf hinkommen, das letzte Erwähnungswürdige finde ich für den Dreamcast. Ein siebenteiliges RPG, nur in Japan erschienen, von Capcom, hätte ich immer sehr gern gehabt, habe ich nie bekommen, Eldorado Gate. Ja, da, ja, genau, das war auch das, was ich... Zeig mir mal ein bisschen, also rede und ich guck mal ein bisschen. Am Anfang, was ich gehört habe davon, war halt, oh, hier, von Capcom kommt ein Rollenspiel raus. Und zwar im zweimonatlichen Abstand war das geplant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eingehalten wurde. Doch, original verschweißt. Sieben Teile das Spiel. Und das Interessante war daran, das war halt ein bisschen so, das Kampfsystem hat sehr an Dragon Quest erinnert. Man hat halt dann die Gegner von vorne gesehen, Random Encounter. Die Welt war auch sehr comic-lastig aufgebaut. Und was sehr, sehr anders war, war, wie gesagt, es waren sieben Teile. Und in jedem Teil spielt man immer nur eine bestimmte Anzahl von Charakteren. Das heißt, auf den ersten 4-5 Discs hat man immer 2 oder 3 Charaktere von insgesamt 12 Charakteren gespielt. Und am Ende sind die Geschichten alle zusammengelaufen. Das war so episodenhaft. Es war sehr, also mich hat's erinnert für ein Außenstehen. Ich habe die Spiele leider nicht spielen können, eben weil die damals hatte ich sie mir nicht leisten können, ne, dass ich mir so japanische Spiele einfach mal hole, um sie auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber der Zeichenstil sieht sehr Yoshitaka Amano-mäßig aus. Also die Zeichnung selber und sind die Zeichnung von Final Fantasy VI? Der Final Fantasy Mensch und sowas, also ich muss mal recherchieren, ob der es überhaupt war oder nicht. Ich fand, die Designs sahen immer sehr danach aus und das Spielprinzip hat mich immer an Saga Frontier auf der PS1 erinnert. Stimmt, vielleicht am ehesten damit zu vergleichen. Ich finde nur, dass die Kämpfe halt so ein bisschen Dragon Questig dabei sind. Wirkt natürlich dann alles sehr platt und so. Und das, man kann auch nicht sagen, dass das Spiel jetzt besonders liebevoll oder super toll ist, aber einfach diese Sache, dass man wirklich 7 Episoden hat. Ja, absolut. In Zeiten, wo eigentlich auf dem Dreamcast sollte das ja mit Shenmue passieren, dass Shenmue dann dieses mehrteilige Episodenspiel ist, was wir ja mittlerweile, hast du ja downloadable Episoden, das gab's damals noch nicht, ne? Das musste ja noch alles auf Disc veröffentlicht werden. Im heutigen Kontext, so als XBLA siebenteiliges Spiel, wäre es eine ganz coole Geschichte. Das wäre, ne, so Telltale-Style jetzt halt. Genau, weißt, genau. Es kommt immer was und am Ende ergibt's eine gesamte Story. Wie du die Sam & Max-Episoden machen kannst, das wäre eigentlich perfekt heutzutage dafür geeignet. Ich hätte mich damals noch speziell darauf gefreut, weil ich ein großer Capcom-Rollenspiel-Fan bin. Breath of Fire ist wohl meine Lieblings-Rollenspielreihe zusammen mit Suikoden. Und ich habe Breath of Fire 1, 2 sehr gern gemacht. Ich habe 2 durchgezockt. 2 auf dem Super Nintendo. Verdammt schwer. It had a very bad translation, if I remember. So very, very awful. The English one, that was there. Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, alles großartige Spiele. 5 bin ich nicht warm geworden, aber endlich mal wieder ein Rollenspiel von Capcom, Eldorado Gate. Wurde leider eben nie umgesetzt und ich konnte es nie wirklich selber erleben. Also ich habe mich nachher... Das hier auch jetzt einmal zu sehen, ist echt cool. Gewundert, dass irgendwie die Leute es hingekriegt haben, das auch durchzuziehen, weil normalerweise ist es halt wie bei Shenmue, dass du am Ende denkst, so okay, jetzt der dritte Teil sollte kommen und dann machen sich alle aus dem Staub und keiner programmiert zu Ende. Und das Spiel haben sie wirklich, es gibt 7 Teile davon. Ich besitze leider nur die ersten 3 und die anderen zu kriegen ist, also es gibt die natürlich... Aber ein paar sind ultra selten, ein paar und sind gängig. Teuer. Also natürlich. Ich glaube, der fünfte oder sechste Teil, da bezahlt man sich echt dumm und dämlich. Und ich, also irgendwann habe ich sie auch alle zusammen. Und es, ich will ja auch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Alt und grau dann, wenn du sie zusammen hast. Ja, so ungefähr. Aber das ist, also wie gesagt, ist ja auch so eine von diesen Sammlerperlen. Und wenn man die alle hat, gerade ja, das Art-Design und so ist sehr, sehr schick. Spiele sind jetzt nicht so weltbewegend, aber das ist mal ein anderer Ansatz. Und auf dem Dreamcast, wie gesagt, die Auswahl ist auch begrenzt. Und das ist eins von den... Eben, ich glaube, wenn du dann wirklich... Also Dreamcast ist so eine der Konsolen, wo du auch, weil das Spielangebot ein bisschen überschaubarer war, du kannst... wenn du so ein Hardcore-Sammler bist, auch dir irgendwann mal eine komplette Sammlung zulegen. Es gibt einige Leute, ich glaube, Simon hatte einmal davon erzählt, er müsste fast alle PAL-Dreamcast-Spiele besitzen bei sich daheim. Einfach so über die Jahre zusammengesammelt. Er müsste fast wirklich ein komplettes Set haben, was es angeht. Ne? Weil so 200 Spiele oder sowas gewesen sind. Natürlich durch die Redakteurstätigkeit oder hier mal eins gekauft, da mal eins geholt. Ich weiß, es gibt Leute, die teilweise komplette NES-Sammlungen haben. Davon gab es ja auch knapp 890 Spiele. War das Jeff Keighley, der irgendwie alle NES-Spiele hat und dann noch zusätzlich alle NES-Spiele in Shrinkwrap, also eingeschweißt? Gott. Oh ja, war das eins für so zum Spiel und eins noch eingeschweißt. Da hört der Spaß auch auf. Obwohl meine Spiele sind auch noch fast alle hier eingepackt, also die sind diese typischen Resell-Verpackungen genau, aus Japan. Obwohl du musst sagen, wenn du ein Spiel eingeschweißt aus Japan kaufst, bedeutet es nicht, dass es neu ist, das Spiel. Bedeutet es nicht unbedingt, dass es neu ist, das Spiel. sondern das einfach nochmal wieder verschweißt wurde vom Laden dann dort. Öfters sind auch die neuen Spiele umverschweißt, habe ich teilweise in Eindruck. Teilweise, ne? Ja. Und in Japan, wie gesagt, wenn man da Sachen auch jetzt in den Läden kauft, dann steht meistens auch ein Aufkleber dabei, von wegen hier Booklet in der und der Verfassung. Aber wenn man ein gebrauchtes Spiel kauft und da möchte ich ganz kurz, dürfen wir Werbung machen für Shops oder so? Irgendwie? Ja, schmeiß okay, ja. Wir machen ja nicht Werbung, wir erzählen nur, wo die Leute sich dann dementsprechend Spiele holen können. Wo man auf jeden Fall Spiele gut, japanische Spiele vor allem kaufen kann online, ist in England, der Shop heißt Genki Online. .com, glaube ich. Die Preise sind recht gut für Sammlersachen und die Spiele sind in einem so guten Zustand, dass man teilweise denkt, man hat die gerade selber erst ausgepackt. Also da hat man nicht das Gefühl, dass auch Packungen verknickt sind oder so. Ich kaufe da öfter Spiele ein, die ich dann mir noch nachkaufen möchte und ich kann den Laden wirklich nur wärmstens empfehlen. Also das ist echt unfassbar, wie gut die Sachen gehalten sind. Ja, ich muss ja gucken auch. Ich habe mir irgendwie selbst geschworen, dass ich nicht mehr so nur japanische Spiele kaufe, wenn ich dann, weil die Regale bei mir überfluten, selbst mit den Japaner-Rollenspielen, die ich haben will. Ich habe mir zuletzt jetzt nicht von dem Laden, wo du es dann da gesagt hast, aber über eBay und andere Geschichten dann sowas wie Police Nords nochmal geholt, weil ich da auch die Übersetzung dann spielen wollte, die gekommen ist, oder Front Mission 5, wo es jetzt auch eine Fernübersetzung gibt. Die Teile kaufe ich mir auf Japanisch. Bei anderen Sachen muss ich nochmal dann schauen. Anderes japanisches Zeug, bei neuen Sachen auch. Jeder kennt Play Asia natürlich, das ist klar. Yes also, Asia auch empfehlenswert. Ich würde Yes Asia ist yesasia.com ist mein präferierter Versand, weil die weltweit ohne Versandkosten verschicken. Auch. Und auch dieses, haben sie dort dieses Verbot von PlayAsia, dass du PS3 und PSP-Sachen verschicken kannst. Das kannst du ja bei PlayAsia nicht machen. Ja, kannst du da machen. Bei YesAsia darfst du die auch verschicken. Und das Gute ist, oh Gott, hoffentlich hört das jetzt keiner, aber die meisten, oder ich hatte bisher noch keine Probleme, dass Sachen im Zoll hängen geblieben sind. Gregor meinte das letztens, aber... Ja, also muss sehen, die YesAsia-Sachen, die werden erstmal nach Europa verfrachtet und dann nach Deutschland. Meist wird es aus Belgien oder irgendwie sonst was gemacht, da ist kein Problem. Ich hatte einmal ein paar Sendungen, ich hatte dort die Final Fantasy 7 Advent Children Blu-ray dort geholt mit der Final Fantasy 13 Demo. Die ist im Zoll hängen geblieben, weil die aus England dann verschickt wurde, aus den Kanalinseln oder keine Ahnung, wie es dann dort ist. Die durfte ich auslösen beim Zoll und habe sie mir dann aber von Hironobu Sakaguchi Yoshinori Kitase unterschreiben lassen. Beim Final Fantasy 13 Interview. Ne? Genau, das habe ich gemacht. Aaron, ich habe schon gespürt, dein your hatred towards everything PlayStation, das dort ist. Das Super Nintendo war die große Rollenspielkonsole vorher gewesen. Man hätte sich gedacht, ich hätte genauso erwartet, ne? Jetzt kommt das N64. Super Nintendo war die beste, würde ich sagen, für RPGs. Chrono Trigger, Final Fantasy VI. Ist ein legitimer Punkt. Ich würde für mich rein persönlich die PlayStation 1 sagen. Und erklär doch mal ein bisschen, warum bist du so sauer auf Squaresoft und PlayStation oder sowas gewesen? Was war der Grund damals? Ja, diese ganze Geschichte zwischen Nintendo und Sony. Also Sony PlayStation sollte eigentlich damals nicht existieren. Die sollten diese Super CD-Gedöns machen mit Nintendo. Genau. Und da wäre eigentlich alles gut gewesen bis jetzt. Nur Nintendo und... Also hätte das passiert, hätten wir heute kein PlayStation. Stell dir das vor. Ja, es hätte heute keine PlayStation gegeben. Das wird auch dann nochmal groß im... Nee, das haben wir im PlayStation 1 Podcast sogar dann mal ausgeführt in Ruhe. Ich werde den einfach nochmal verlinken für die Leute, die es im Detail nochmal anhören wollen. Es war eben als CD-Eltern für Super Nintendo gedacht. Die haben sich dann verkracht, Sony und Nintendo. Da gab es auch Philips, die dazwischen gemauschelt haben, die deswegen dann auch ihr eigenes Zelda und ihr eigenen Mario-Spiele machen konnten. Ganz, ganz groß, ganz, ganz großer Müll auf dem CDI-Gerät, die Zelda und Mario-Spiele, die dafür rausgekommen sind. Im Grunde hatten sie sich dann, ja, Sony mit Nintendo verkracht, haben ihre eigene Konsole rausgebracht, die PlayStation. Was hat das aber mit Rollenspielen zu tun? Weil Squaresoft, die sollten eigentlich ein Final Fantasy machen für N64. Wir haben auch Bilder gesehen, so eigentlich. Gab cool auch Target-Render, gab es auch schon dafür. So Mario 64-mäßig. Aber dann kamen die Nachrichten raus. Nee, das wird nie rauskommen, weil wir verkaufen uns an Sony. Du sagst es so negativ vor allem dann dort aus. Exklusiv. Also ja, im Grunde ist das wirklich die Geschichte dort. Also es gab zum Beginn des N64 eben diese, was wir meistens als Bilder gesehen haben, aber diese gerenderten Final Fantasy 6-Szenen oder Final Fantasy 3 US for your sensibilities, wo du dann Locke und Terra, glaube ich, dort gesehen hast, die Hauptcharaktere, die dort in für damals recht feiner Polygongrafik. Stimmt, so das war Lock and Tear. Genau, es war so ein Target-Render. Ungefähr so könnte es aussehen. Ne? Und viele Leute haben gesagt, geil, Final Fantasy VII in 3D on N64. Und ich hatte damals auch, weil ich auch wirklich in der großen Rollenspielphase dort gewesen bin, habe auf PlayStation 1 gerade, ich hatte mir die trotzdem geholt, klar, als Gamer, als Sammler, Suikoden und solche Geschichten gespielt. N64, wow, ne? Geil, das wird die größte Rollenspielkonsole ever. Dann kommt die Nachricht, nee, machen wir nicht. Ne, wir machen keinen Final Fantasy VII, wir gehen zu Sony und rein unabhängig davon, ich liebe Final Fantasy VII. Ja. Ich liebe die PlayStation 1. Die PlayStation 1 ist für mich die Rollenspielkonsole, wirklich die beste überhaupt. Ich auf dem Super Nintendo, ich würde die auch als eine der besten bezeichnen. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich fast schon zur PlayStation 1-Ära tendieren. Weil das Komische ist, dass du hast recht, aber ich glaube, auf beiden Konsolen gibt es auch den größten Müll. Angeht. Aber das negiert nicht, dass es so viele geile Spiele gibt. Natürlich nicht, ja? Aber das also ist halt ich sehe in meinem Auge nur, es gibt 50 geile Rollenspiele oder sowas. Also ich schmeiß jetzt einfach nur mal eine Nummer rein. Da ist mir egal, ob es dann 150 beschissene gibt. Ja, das macht mir die anderen Spiele ja nicht madig. Problem ist dadurch gewesen, Aaron, dadurch, dass dann Sony und Squaresoft miteinander gearbeitet haben. Nintendo hatte einen ihrer großen Rollenspielreferenten jetzt verloren. Ne? Hauptsächlich Squaresoft und Enix haben ja Rollenspiele gemacht. Es war ja lange Zeit auch geplant, Dragon Quest VII, was planned as an N64 title for a very long time. They switched also to PlayStation after some time. So, wie lange war es in Entwicklung? Ich glaube 4-5 Jahre. Dragon Quest VII hat währenddessen auch von der populären Plattform N64, da haben sie gesehen, oh, Sony ist jetzt dran, auf Sony umgewechselt. Da hast du auch gemerkt, die Grafik wäre wahrscheinlich ein bisschen besser auf dem N64 geeignet gewesen. Also das war schon ein sehr hässliches Spiel dort auf der PlayStation 1. Was aber nochmal dazu kam, Rollenspiele auf der PlayStation war jetzt automatisch, du musstest CDs haben, du musstest Rendersequenzen haben, viele Videos, Sprachausgabe, das ist das, was Rollenspiele ausgemacht hat. Dafür war es sehr langsam. Ja, aber das war der Wechsel halt der Zeit auch, ne? Also das ist auch, glaube ich, das, wo viele Leute dann überlegt haben, du hattest eben gerade gesagt, das N64, alle haben erwartet, ich habe es genauso erwartet, der Sprung irgendwie vom Super NES zum N64 und dann so, jetzt kommen da die super Rollenspiele raus und alle in Polygon-Grafik. Aber anscheinend haben sich alle vertan und dieses Programmieren in Polygon-Optik ist gar nicht so einfach gewesen, weil selbst Nintendo hat sich damit saumäßig schwer getan. Ja, es war echt schwierig. Ich habe wenigstens erwartet, dass da eine Handvoll oder wenigstens etwas an Rollenspielen dort kommt, aber alle sind so extrem auf den Zug auf der PlayStation 1 aufgesprungen. Ich habe versucht, nochmal zu recherchieren bei mir im Kopf, was es dort alles gegeben hat. Im Grunde gibt es eines wirklich, was nur zählt, was ich dann auch am Ende gleich anführen werde. Könntest du aus dem Kopf irgendwelche Rollenspiele für das N64 nennen, Aaron? Tactics Ogre 64? Ogre Battle 64. Ogre Battle, ja. Stimmt. Ja, aber das ist mehr natürlich ein Strategiespiel. Ich würde das auch eines der besseren oder vielleicht sogar mit besten bezeichnen. Ich habe zu Hause Final Fantasy Tactics sogar noch rausgekommen, ja, und 60, oder? Doch, ja. Ja, müsste ungefähr vor, also oder um den Dreh dort gekommen sein. Es ist natürlich Echtzeit, / wie das erste Ogre Battle auf dem Super Nintendo. Ein bisschen Echtzeit gewesen und nicht wirklich Final Fantasy Tactics Style, das war ja Tactics Ogre. Ogre Battle 64 habe ich zu Hause als japanische Version stehen. Ich habe kein japanisches N64, aber mir das Modul trotzdem geholt für einen schmalen Taler damals. Und ich habe es mir auf der Virtual Console jetzt gekauft. Obwohl für mich, das gibt es irgendwie dafür auch, ne? Ogre Battle zählt nicht eigentlich für mich als RPG. Es ist wirklich mehr Strategie eigentlich. Ja. Es hat eine Handvoll RPG-Elemente, würde ich sagen. Aber rein von dem Inhalt und dem Ablauf und dem Gameplay, it's Strategy. Ich denke, es gab nur ein RPG. Ja, welches fällt dir denn ein? Also ich hab's im Kopf, aber nicht der Name. Okay, ich werde gleich darauf zukommen. Es gibt eine Handvoll anderer Sachen, inklusive Sachen, die nicht dort erschienen sind. Das allererste Rollenspiel, was glaube ich auch vielen präsent ist, wenn sie sich damals mit der Thematik beschäftigt haben, das hieß in Japan Quest 64. Genau das. Oder Holy Magic Century. Holy Magic Century. Ich wollte es mir eigentlich immer mal kaufen, einfach aus Kompletismus. Ne? Also ich wusste, dass ich da kein gutes Spiel erwarten kann. Ich habe es nur leider nie gefunden im Laden. Einmal habe ich es bei Karstadt gesehen, hier an der Osterstraße, und bin losgelaufen zu Hause Geld holen, aber da war es schon weg. Holy Magic Century Quest 64 ist, glaube ich, auch das Paradebeispiel, warum auf dem N64 Rollenspiele scheiße funktionieren. Also kannst du ein bisschen ausführen, Marc? Ja, das ist halt irgendwie, weiß nicht, grafisch ist das halt nicht wirklich so das Highlight und das sieht einfach furchtbar aus und sowas altert auch immer ganz, ganz schlecht und dann vom Spielprinzip her auch nicht richtig umwerfend. Ja, es war so ein 3D, du bist ein Junge und musst deinen Vater finden. Das, glaube ich, war die Story. Ja, und ich spoil es jetzt auch mal, du findest am Ende deinen Vater nicht. Ja, fertig aus. Jetzt habt ihr den Salat. Es sah schlecht aus, es hat sich schlecht gesteuert, die Story war kaum vorhanden. Die Welt war karg. die war wirklich karg. Du hast irgendwie, Texturen waren mehr oder weniger nicht vorhanden, gab's da irgendwie nicht so wirklich und das sah einfach grottig aus. Das sah schlimmer aus als die Target-Render von Final Fantasy. Absolut. Ne? Und wenn du dann auf der PlayStation 1 dann sowas wie Final Fantasy 8 oder 9 dann spielen kannst, parallel zu der Zeit, oder sagen wir selbst ein Spiel, was ich nicht persönlich mag, was aber visuell beeindruckend war, Legend of Dragoon auf der PlayStation 1, wo die da echt viel Qualität in die Optik reingetan haben, oder Chrono Cross später und was auch alles gekommen ist. Und da hast du Holy Magic Century auf dem N64, was wirklich kompletter Crap war. Du könntest, einige andere Spiele könntest du auch ein bisschen rollenspielmäßig bezeichnen. Ich fand immer die auf dem Super Nintendo ganz gut, Mystical Ninja, Legend of Goemon. Goemon, ja. Davon gab es auch zwei N64-Teile, die ein bisschen Action-Adventure-isch. Das war eigentlich ganz cool. Hast du die auf dem N64 gespielt? Ja, ja, das war ganz cool. Das war so ähnlich wie Zelda, aber eigentlich, es kam mir eigentlich größer vor als Zelda. Irgendwie mehr episch. Ja, es hat immer diesen Zusammenhang gehabt zu japanischer Geschichte, natürlich nicht akkurat dargestellt, aber immer mit diesen Elementen gespielt. Na, ich habe es leider nie auf dem N64 gespielt, wollte ich auch immer, ich konnte ja mir auch nicht jedes Spiel damals leisten als Student. Auf dem Super Nintendo fand ich es aber großartig, Legend of Mystical Ninja, da war es auch ein bisschen Zelda-isch mit Jump'n'Run Elementen zwischendurch drin und stete Parts. Und ich glaube, das könnte man eher, wenn man ein bisschen Rollenspiel, Zelda, Action-Adventure-mäßig das so sich zählt, ich würde auch Zelda nicht wirklich zu dem Rollenspielen jetzt zählen, ne, weil Zelda ist Action-Adventure für mich, das ist ein bisschen was anderes. Zelda ist eine Sache für sich. Genau, Zelda ist Zelda fast schon. Ne, das kannst das du ist nicht, eine Genre. Genau, das kannst du nicht kategorisieren. Obwohl wir viele Sachen immer damit vergleichen, ist lustig, ne? Ja, aber du würdest sagen, das Spiel ist ein Shooter, ne, und du sagst bei der anderen, das Spiel ist ein Zelda. Klon. Ne? Also das ist schon fast wirklich ein Genre für sich, wenn man es dort bezeichnet. Und das würde ich hier in die Rollenspielecke nicht reintun. Mystical Ninja könnte man eventuell da noch hingehen. Da ist ein anderes Teil, das wird wahrscheinlich eh niemand gesehen und gespielt. Ich habe es kurz anprobiert. Das war auch ein bisschen so die Hoffnung. Endlich kommt mal wieder ein gutes Rollenspiel. Aiden Chronicles hieß das Ding. Auch nur Bilder von gesehen in Zeitschriften. Aiden, A-Y-D-I-N Chronicles. Ein hässliches Fantasy-Rollenspiel. Also auch ein sehr, sehr ruckliges und es hat, glaube ich, auch die Speichererweiterung unterstützt, aber nicht wirklich gut. Ich habe es nur kurz angeguckt. Ich nenne es hier auch nur der Vollständigkeit halber, weil es ist so eins der wenigen, die sich auch wirklich klassisch als Rollenspiel dort bezeichnen lassen. Das einzige wirkliche Rollenspiel auf dem N64. Bevor du dazu kommst, dann, weil die Thematik, die Aaron auch gerade angesprochen hat, mit Spiele, die ja nicht gekommen sind, das für uns hätte ich danach gepackt, aber so, gut, okay. Nee, pack's hier ruhig gerne rein. Ja, Mother 3, beziehungsweise damals auch im 16-Bit Podcast habe ich ja auch mich sehr darüber ausgelassen, dass Earthbound ein richtig gutes Spiel ist. Genau, ich auch. Ich liebe Earthbound. Also, did you play Earthbound on the Super Nintendo? Oh ja, das war eigentlich einer der besten Super Nintendo. Es ist großartig, RPGs. Ne? Also Earthbound haben wir auch im Super Nintendo Podcast, im RPG Podcast. So genervt, dass es nie rausgekommen ist in Amerika. Ja, es ist auch echt total schlimm gewesen, einfach nicht nur der Nachfolger, sondern auch wir kriegen ja nicht mehr jetzt das Ding auf der Virtual Console. Ich habe mir damals auch das Spiel importiert. Ich habe sogar noch den Player's Guide, so Scratch and Sniff Player's Guide. Das ist ja, genau. Das war lustig. Wurde dann, der riecht hier so nach Dreck und der andere riecht nach Moos oder was auch immer. Das war so ein sehr, sehr eigenes, man könnte es ein bisschen als Rollenspielparodie, das erste Earthbound bezeichnen oder Mother 2, wie es bekannt war in Japan, weil es gab das erste Mother auf dem NES früher gewesen, was nie in den USA und Europa erschienen ist. Das wurde dann eben mit dem Nachfolger als Earthbound übersetzt. Ein brillantes Rollenspiel mit sehr, sehr eigener Story, eigenen Charakteren. Ein bisschen. Du hast weniger Rollenspiele, die in der aktuellen Zeit spielen. Du hast immer sonst Fantasy oder Science Fiction oder sonst was. Das war eins, das so in der fast aktuellen Zeit gespielt hat. Sehr bodenständig auch ist anhand der Waffen, die man zur Verfügung hat. Und ich fand auch immer der Autor von den Earthbound-Spielen, wie heißt er denn nochmal? Das ist so ein bekannter Japaner. Das ist so ein japanischer Autor alleine, auch nicht um zu viel dort zu spoilen, aber der große Boss, der Bösewicht Gigas oder Gigas, wie man den dann genannt hat. Das weiß man schon vom Anfang. Genau, das ist der Earth Conquers Gigas, so, wo es aussieht wie so ein 50s Actionfilm-Plakat. Geiges, Giges, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Was sich da alles in Richtung Ende mit Storytelling und Sachen entwickelt hat. Hast du es durchgespielt, Earthbound, auf dem Super Nintendo? Na, die Geschichte alleine so, es gibt viele Rollenspiele, die dann so diesen ähnlichen Stil dann ein bisschen aufgegriffen haben, aber es ist echt einzigartig und wirklich auch nicht nur emotional berührend, sondern auch wirklich teilweise verstörend, ultramäßig verstörend, was du dann dort siehst mit dem Endboss, ne, mit Embryos und whatever. Das ist echt sehr, sehr stranges Zeug. Ein sehr schönes Ende. Finde ich auch. Earthbound hat ein echt tolles Ende, ist auch ein echt tolles Spiel, was jeder nachholen sollte, wenn er die Gelegenheit hat. Das war als Fortsetzung geplant und da gab es auch sehr, sehr große und ausführliche 3D-Videos auch zu sehen im Internet als Charakterdesign, alles. Genau, als Mother 3 oder / Earthbound 2. War für das 64DD, für das Disklaufwerk gedacht. Genau, war es zuerst geplant, dann haben sie festgestellt, oh, der Kram verkauft sich nicht, dann machen wir es jetzt doch nochmal fürs N64. Hat dann aber irgendwie auch nicht hingehauen und dann lustigerweise ist es dann, ich glaube, erst vor 2 Jahren oder so für... Ich glaube, es sind schon 3+ Jahre oder sowas her. GBA also erschienen. Genau, das war auch ein sehr, sehr merkwürdiger Schritt. Also GBA, also Game Boy Advance, war schon relativ ein bisschen logisch, weil das ist so die erfolgreichste Plattform damals von Nintendo gewesen. Ja, wenn du es auf dem GameCube hättest, dafür eben nicht so viel absetzen können, wie auf dem Game Boy Advance. Und wir haben das Pech gehabt, leider, dass es mitten in die Phase gefallen ist, als es in Japan rausgekommen ist auf dem Game Boy Advance, hatten wir hier schon den Nintendo DS. Und da bringt Nintendo leider keine Game Boy Advance-Spiele mehr selber raus, ist von diesen ganzen Konzepten und ich würde, das ist sprichwörtlich gesprochen, liebe Leute, ne? Also nicht, dass ich es machen will, aber ich würde töten dafür, mal Hand an die N64-Fassung zu legen, weil ich glaube, die war schon bestimmt relativ weit fortgeschritten. Müsste sie eigentlich, ey, nach der langen Zeit, da kann mir keiner erzählen, dass da auf einmal nur irgendwelche Klötzchen da unterwegs waren. Ja, oder irgendetwas, das ist einfach so als aus kulturhistorischem Kontext dann auch sehr, sehr interessant mal zu sehen, wenn du Mother 3 oder Earthbound 2, wie wir es ja mittlerweile hierzulande ein bisschen nennen, Earthbound 2 dann als mittlerweile Fernübersetzung gespielt hast, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe zu Hause den Player's Guide stehen, den ich mir bestellt habe, von Fans selber gemacht. Fans haben das dann selber übersetzt auf Englisch. Ich würde gerne mal die Vergleiche sehen, weil alleine das sind so unglückliche Umstände, warum Earthbound auf dem N64 nie rausgekommen ist. Das hängt auch mit dieser ganzen Sony-Geschichte zusammen. Nee, ich glaube, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass es halt schwierig war, so eine Sachen wirklich in dieser Polygon-Optik zu machen. Naja, ich glaube nicht. 64DD, die wollten das machen, um mit PlayStation mitzuhalten, im Prinzip. Ja, genau. Es sollte ja sein, und dann nochmal einen Vorteil darüber, über die PlayStation zu haben, dass du auch auf diese Discs dann draufschreiben kannst, das Diskettenlaufwerk oder diese Zip-Discs oder was auch immer du speziell dort reingetan hast. Ein Spiel, das dem ja auch dem fast zum Opfer gefallen wäre Majora's Mask, Legend of Zelda, was ja auch für das 64DD entwickelt wurde. Da hat man es irgendwann aber zeitig dann auf ein Modul umgepackt und es ist dann doch noch rausgekommen. Zelda war da schon zum großen Namen dafür, aber viele andere Spiele, die dafür dann gedacht wurden, Dosh and the Giant, war zum Beispiel auch ein Ding, das ist dann auf dem GameCube rausgekommen, was es da noch gegeben hat, aber Mother 3 oder Earthbound 2 ist eben ein Teil, was dem leider komplett zum Opfer gefallen ist und dann von Grund auf neu entwickelt wurde für den Game Boy Advance als 2D-Spiel. Na, also richtig klassisches wie das erste Earthbound, als 2D-Spiel auf dem Game Boy Advance, und es gilt unter Fans, ich habe es eben noch nicht gespielt, unter Fans gilt es als mindestens genauso brillant. Ich find's schwächer als Earthbound, ehrlich gesagt, als Mother 2. Ich weiß nicht, das mag vielleicht auch daran liegen, weil man irgendwann dann so ein bisschen das eine Spiel mit der nostalgischen Brille sieht und das andere ist dann was Neues und das muss ich erst beweisen. Aber ich fand, dass es ein bisschen verliert. Also gerade bei den Einzelheiten, so, ich meine, Earthbound hast du ja auch gespielt. So halt, wenn dein Vater irgendwie immer, wenn du ihn anrufen musst zum Abspeichern, so eine Kleinigkeit. Und da sind viele Sachen, die man eigentlich so lieben gelernt hat, verändert worden. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir das ein bisschen vergrätzt haben. Es ist nicht schlecht, es ist wirklich trotzdem ein gutes Spiel, aber es fehlt irgendwie diese Brillanz oder dieses Besondere, was Earthbound ausgemacht Schade, hat. Es war auch eben sehr, sehr, also it was very good localized in English, the first Earthbound on the Super Nintendo. First Earthbound? Earthbound. Das einzige Earthbound. So, Earthbound on the Super Nintendo was very well localized. Ich hatte da immer das Gefühl, also wie die Texte gemacht sind und einfach so, wie die Leute dort mit dir reden und was da gemacht wird, das ist sehr, sehr schön gewesen. Auch für Nintendo-Verhältnisse fast schon ein bisschen ungewöhnlich, weil du hattest von Nintendo selber ja nicht so viele Spiele, die textmäßig sehr, sehr viel dann dort hatten. Ne? Sehr intelligent geschrieben. Sehr intelligent geschrieben. Die Vorlage war cool. Also die Vorlage war, denke ich mal, dort bestimmt durch den japanischen eben Star-Autor, der die in Japan eben macht. Aber auch die englische Lokalisation hat gepasst und das war echt ein toller Appeal von dem Spiel. Na, deshalb, ich bin gespannt. Also ich werde es mir irgendwann mal geben, wenn ich dann dementsprechend mal entsprechende Adapter und Module habe, wo ich die übersetzte Version von Mother ausprobieren kann. Ich habe zu Hause auch das japanische Spiel im Regal stehen. Bei Gelegenheit mir mal geben, aber schade, dass wir es auf dem N64 verpasst haben. Ich verfluche dich, Sony. Ja, wofür ich aber, was ich fast schon sagen würde, bei all dem Hass Sony gegenüber und dass sie so viele Rollenspiele darüber hatten, es gibt ein Spiel auf dem N64. Da, das habe ich auch schon vor Urzeiten gesagt und ich lege mich fest, dieses Spiel ist besser als jedes Final Fantasy, was rausgekommen ist, besser als eigentlich so ziemlich fast alle Ära der Spiele der PlayStation-Ära und so weiter. Das ist, gehört zu meiner Top 3 aller Rollenspiele. Ja, ist mit Chrono Trigger fast auf einem Level, würde ich fast sagen. Und ich würde persönlich auch noch Suikoden 2 dazu zählen, was auch eins meiner absolut Lieblings-RPG ist. Das ist auf dem N64, man wird es kaum glauben mögen, aber es ist Paper Mario auf dem N64. Stimmt. Paper Mario kurz. Nachdem wir beim anderen Podcast nämlich Legend of the Seven Stars vergessen haben, wo ich mich im Nachhinein echt vorstelle. Oh, das habe ich zu Hause auch, Legend of the Seven Stars. Das fand ich eigentlich besser. Irgendwie. Also es ist eigentlich nicht besser, aber von Nostalgie her, das hat mir sehr gut gefallen. Legend of the Seven Stars? Geile Idee, Mario in eine RPG-Welt zu werfen. Ja, aber Paper Mario hat noch einen anderen Charme. So. Also die Sache ist es, einer der Gründe, du bist jetzt nicht da dabei gewesen, als wir uns Aaron unterhalten haben über Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. Das war ein Spiel, was mich persönlich bitter enttäuscht hat, dadurch, dass die einzelnen Gameplay-Elemente und inhaltlich Story und Charaktere leider nicht so gut funktioniert haben, wie es sein müsste, weil das Spiel Skies of Arcadia hatte eine sehr, sehr schöne Welt und hätte eigentlich auch ein geiles Rollenspielerlebnis für mich sein müssen, hat mich aber in allen Belangen enttäuscht, was es da gegangen ist. Paper Mario ist das komplette Gegenteil. Überraschung, ne? Ist das absolute komplette Gegenteil. Du würdest denken, du machst aus Mario ein Rollenspiel. Ja, Mario hat ja schon Tennis gemacht und Kart gefahren und so weiter. Wenn man redet von Dumbed Down. Genau, ne? Es ist alles so nochmal ein bisschen einfacher verdummt worden und so weiter. Paper Mario habe ich mir dann aus Interesse einfach mal geholt und einfach mal ein bisschen reingespielt, einfach aus Sammlergründen. Habe das dann damals mit meiner kleinen Schwester durchgespielt. Also meine kleine Schwester saß dann auch mit dabei und hat zugeguckt und wir haben das dann gemeinsam gespielt und dann auch Grunzolüten aufgezogen, Grunzolüten in der deutschen Übersetzung, die Schweine, die man dort sammelt und so weiter. Zusammenzufassen, die Story ist eigentlich recht trivial. Ne? Wie immer wird natürlich Prinzessin Peach entführt. Mit Schloss und Mario muss sie zurückholen. Das ist der Grundgedanke. Was aber daraus dann entsteht, ist, dass die Entwickler von Intelligent Systems, so heißt der... die haben nach Earthbound gemacht, oder nicht? No Intelligent Systems made Fire Emblem zum Beispiel, oder Advance Wars haben sie gemacht. Die machen die ganzen Debug-Sachen auch für Nintendo. Mother hat, glaube ich, Nintendo R&D irgendwie sonst was. Also die Nintendo... War es Hell? Ich glaube, Hell hat auf jeden Fall Mother 3 gemacht. Die Kirby gemacht haben, also. Und Smash oder Bros. Mother 3 hat aber auch Brownie Brown mitentwickelt. Das sind die Ex-Secret of Mana-Leute, die bei Nintendo gelandet sind. Ja, dann kann das sein, dass es der dritte Teil von Nintendo ist. Ich glaube, Intelligent Systems hat nicht eben hier Earthbound gemacht. Das war ein internes Team von Nintendo. Die haben leider immer so komische Namen, dass ich mir die nie merken kann. Research and Development One Nintendo. Oder vielleicht denke ich an die Lokalisierung und die Übersetzung. Also die Lokalisierung ist es wohl wahrscheinlich dann auch, weil ich habe es nicht auf Englisch gespielt, ich habe es auf Deutsch gespielt. Deutsch, brillante Lokalisation. Mustafa? Ne? Großartig. So was ist so besonders an Paper Mario? Die Optik zum Ersten, das ist das, was dir am ehesten dort auffällt. Paper Mario ist nicht nur ein Name, das ist Programm. Ne? Alles sind so Papier-Scherenschnittfiguren, die auch wirklich 2D-Figuren, flache 2D-Figuren sind und dort in dieser Welt dort herumwandeln. Ich hätte vielleicht ein bisschen was in der Richtung von Super Mario RPG erwartet. Ne? Das haben wir ja leider sträflich vergessen im letzten Rollenspiel-Podcast. Wir haben das vergessen, darüber zu reden im Super Nintendo Cast oder im 16-Bit-RPG Cast, was ich damals im Original nie gespielt habe, erst später nachgeholt habe. Ich war aber nach Paper Mario kein so großer Fan mehr davon. Das ist wohl, ich hätte es zu der Zeit erleben müssen. Ja, ich fand es ganz cool, aber jetzt nicht. Paper Mario hat mir ein bisschen was anderes dann so beigebracht, was das nämlich sein kann. Der Look war sehr, sehr homogen und es ist wohl eins der witzigsten und selbstreferenziellsten Spiele, Paper Mario, was ich je gesehen habe. Also was mit internen Klischees und lustigen Ideen und so weiter da drin umgegangen wird, alleine. Du findest an jeder Stelle im Spiel irgendetwas, wo du was zum Entdecken, Schmunzeln oder Lachen dann finden kannst. Ne? Es gibt in einem Schloss eine Röhre, wo dann so ein Schild davor steht, bitte nicht reingehen, ne? Also sonst wirst du alt oder irgendwas. Du gehst dort rein und kommst wieder raus und bist auf einmal ein 2D-Pixel-Mario aus den ersten Super Mario-Spielen. Und dann, oh, ich gehe wieder zurück und so. Das ist ein kleiner random Gag, der dort eingebaut ist. Und die gibt's überall auf dem Spiel. Also die Umgebung schon, die eigentlich simple Story wird sehr, sehr schön erzählt, sehr, sehr schön aufgebaut. Alleine, dass du, Princess Peach wird vom Bowser mit ihrem Schloss dort entführt und sie ist eigentlich nicht nur weg dem ganzen Spiel gegenüber. Du spielst zwar Marios Geschichte, aber zwischendurch, zwischen den einzelnen Kapiteln schaltest du auf Princess Peach sich dann über, die sich dann im Schloss umherbewegt. Und dort findest du teilweise so, da musst du einen Kuchen backen für Mario, wo du eine Feile irgendwie reintust und auf einmal ist da so ein Part, wo das sich auf einmal dann in eine Quizshow dann entwickelt mit anderen Bösewichten. Did you play it? Ja, ja. Ich denke an Thousand Doors. Ja, Thousand Doors hatten das auch, da spreche ich gleich nochmal darüber, weil da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der GameCube-Teil ist das, ne? Ja, der steht für viele ist das, glaube ich, auch noch sehr, sehr hoch im Kurs. Ich war ein bisschen enttäuscht aus einem anderen. Die Musik war gut. Die Musik war sehr, sehr gut, ja. Optisch, Musik auch beim ersten N64-Teil, das Writing, also die Dialoge perfekt, sehr, sehr gewitzt. Was bei Paper Mario aber wirklich das ist, was das für mich noch ganz, ganz, ganz besonders macht, ist, dass es wohl das vom Gameplay her ist es eins der besten und abwechslungsreichsten Spiele, die ich je gespielt habe. Die ganze Story ist in Kapiteln dort eingeteilt und jedes Kapitel hat eine eigene Oberthematik, ähnlich wie du es bei den Jump'n'Runs dort hast, aber auch jedes Spiel spielt sich komplett anders. Spieldynamik verändert sich mit den einzelnen Kapiteln. Ein Part ist auf einmal ein Stealth-Level, wo du darauf was machen und auch sinnig verbaut, also nicht so, dass da Gameplay-Elemente dazukommen, dass da irgendwas sonst was passiert, also du bist in einem Haus, wo du jemanden retten musst und da musst du dich ein bisschen immer verstecken. Ich weiß nicht mal, der eine Level spielt in der Spielzeugkiste der Shy Guys, wo du dann reingestiegen bist. Was ich auch super brillant finde, ein Level entwickelt sich zu einer Murder-Mystery, wo du dann Detektiv spielen musst. Das ist im anderen Teil aber auch mit dem Zug. Ja, ne? ja, das ist dann nachher dann auch gewesen. Aber das sind jedes Kapitel, was dort ist, bringt so ein überraschendes Gameplay-Element ein, was gut funktioniert, das Einzige, was man sagen kann, die Kämpfe sind gegebenenfalls hier und da mal ein bisschen leicht, aber die sind auch sehr, sehr cool umgesetzt. Aber die machen Spaß. Ja. Das ist das halt. Das Gute ist, du hast dort trotz... Du hast keine Random Encounters an sich, aber es bringt, was ich immer bei Rollenspielen sage, Entwickler, denkt bitte daran, wenn ihr so ein rundbasiertes Kampfsystem oder sowas macht, packt da irgendein Element rein, das so gut funktioniert, dass ich nicht nur das Gefühl habe, ich muss nur die A- oder X-Taste drücken und dann kämpft er von alleine. Ich bin der Meinung, das fing alles an mit Chrono Trigger und dann Super Mario RPG. Genau, es hatte Elemente, das gab es ja schon beim Super Mario RPG, einfach, dass du durch Timing und Hopsen auf die Gegner drauf dann mehr Energie denen abziehen kannst und du kannst dann decken, also sozusagen auch Energie, wenn du dann durch Timing das vermeidest. Das hat dich in jedem Kampf wirklich so involviert, dass die nicht langweilig geworden sind. Zusätzlich dann auch noch, weil du hast ja unterschiedliche Sidekicks dabei und das ist halt auch wieder auch was sehr, Geiles. Sehr, sehr gut. Du Sidekicks, hast dann genau. Diese nicht dieses typische, okay, da bin ich mit Mario unterwegs, dann habe ich jetzt irgendwie einen Toad dabei, also, sondern du hast die Bösewichter dabei, du hast einen Goomba dabei, du hast irgendwie einen Boo irgendwie dabei. Gumbario, der mit der Mütze. Echt den Kracher. Und das ist so liebevoll gemacht. Und die Figuren auch, dass du die werfen kannst oder irgendwas damit machen kannst. Ist ja auch, du eröffnest dir neue Gameplay-Sachen durch jede Figur, die du dazu bekommst. Ne? Nicht nur, dass dann Bösewichte sind, sondern auch jeder ist sehr, sehr super charakterisiert. Das ist mit den späteren Paper Mario-Spielen leider ein bisschen zu sehr textlastiger geworden. Speziell Super Paper Mario hat leider, meines Erachtens nach, ist es auch sehr witzig, aber hätte locker auf so 50% des Textes verzichten können hier und da. Das ist bei Paper Mario 1 nicht wirklich der Fall. Dort ist alles sehr schön gemacht, sehr schön charakterisiert. Speziell einfach Gumbaro, den ersten, den du dort triffst. Das ist ein Goomba, der in die große, weite Welt will und du sprichst mit seinen Geschwistern. Endlich, du schließt dich Mario an. Ja, toll! Ja, und wir haben jede einzelne Feind charakterisiert. Eine, genau. Ja, eine Persönlichkeit. Weil normalerweise hast du bei so einem Spiel dann auch immer irgendwie, dann machst du tausende von Goombas platt und so, und jetzt haben die auf einmal Namen. Das hattest du auch, glaube ich, mal in Bezug zum anderen Spiel. Genau, das war Super Paper Mario. Ne? Wo du, bei Super Paper Mario bist du mit Luigi da gerade unterwegs und da triffst du auf zwei der Skelett-Koopas und die unterhalten sich, oh, was ist denn hier los? Und dann kommt Luigi dazu und auf einmal kommt der super große Überbösewicht und will Luigi töten und erwischt einen dieser Skelett-Goombas, ne, und da schreit dann, nein, Peter, nein! Alleine, dass die dem Goomba einen Namen gegeben haben, dem Skelett-Koopa. Das fand ich so super lustig, einfach, du merkst, wie viel Liebe und Detail dann dort reingeht, und wirklich, Liebe ist genau das Wort, was Paper Mario dann dort ausmacht. Beim ersten Teil kam eben dazu, bis darauf, dass die Kämpfe gelegentlich ein bisschen leicht sind. Du hattest coole Bossfights, du hattest, jeder Level hat gameplaymäßig was Neues gebracht und was anderes, dich was anderes machen lassen, und Dungeon Design war cool. Also es ist ein Spiel, was null langweilig ist. Es ist ein Spiel, wo du echt viel machen kannst, wo du lange Zeit auch dran sitzen kannst. Du kannst mindestens 20, 30 Stunden dran spielen, wenn du willst. Und ich habe da auch damals, vielleicht kann ich das nochmal verlinken, eine relativ lange Eloge oder einen Text dazu geschrieben, damals noch hier auf meiner Webseite und gamejudge.de, wo du dann auch dann selber Spiele-Reviews früher schreiben konntest. Und jeder, der es gespielt hat, wird mir dann auch wirklich irgendwie auf die eine oder andere Art beipflichten. Das, was vergleichsweise bei einem Skies of Arcadia schiefgelaufen ist, ne, wo ich mich einfach da nicht dranhängen kann. Deshalb meine ich ja, dass ich, für mich persönlich sehe ich es nicht so, ich bin jetzt irgendwie schon ausgebrannt, weil ich Rollenspiele oder sowas spiele. Paper Mario kam relativ, ich glaube, kurz danach, nachdem ich Skies of Arcadia gespielt habe, war aber so brillant. Ja, das ist halt die Überraschung auch dabei, glaube ich, ein bisschen. Und du hattest letztens bei dem anderen Podcast, hatten wir auch über ein Spiel gesprochen, was sich selbst persifliert. Was war denn das noch? Was, Earthbound? Ja, nee, noch was anderes. Das hattest du, glaube ich, noch mit dazugefügt. Ein Spiel, was sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt oder nicht so ganz ernst nimmt. Und das macht super, oder Paper Mario ist die Serie. Paper Mario ist da ein bisschen eben. Es nimmt sich nur so ernst, wie es sich ernst nehmen muss. Macht aber eben dann auch, was ich bei wenigen Rollenspielen eben habe, die nehmen in Kauf dieses Repetitive, ne? Repeating always the same, fighting the same guys, this and this and this. Die Entwickler haben sich bei jedem Punkt Gedanken gemacht, was macht nicht Spaß und wie können wir es verbessern. Also so eine Attention to Detail, so eine Aufmerksamkeit habe ich nur bei Chrono Trigger sonst gesehen, weil da merkst du auch, dass sich die Leute da hingesetzt haben und gesagt haben, wie kann ich jeden Part so cool machen, wie ich es kann. Ja, Chrono Trigger macht richtig Bock. Und ich glaube, das Ding bei Chrono Trigger ist, du musst nicht grinden, Gerade diese anderen Spiele. Genau. Das musst du bei Paper Mario auch nicht. Und die haben sehr viel gemein, auch wenn es komplett unterschiedliche Spiele sind. Aber das ist ein Grund, da werden manche auch mit den Augen rollen, bei aller, ich mag nur erwachsene Rollenspiele und das müssen irgendwie so emo-behaftete Leute mit Amnesie sein und Final Fantasy ist das einzig wahre. Paper Mario ist wirklich besser in meinen Augen als jedes Final Fantasy und es wird auch kein besseres Spiel da in der Form von Final Fantasy Seite kommen, weil ich glaube, die machen nie so viel Aufwand dort rein, dass es sich lohnt, dass man da irgendwie dagegen anstinken kann. Dazu, was ich meinte, ich war nachher leider von den beiden Nachfolgern ein bisschen enttäuscht. Paper Mario and the Thousand Year Door und das tausendjährige Tor. Das Äonentor, das heißt, glaube ich, auf Deutsch. Tor der Äonen hieß es auf Deutsch. Ist der Teil, den, glaube ich, die meisten Leute gespielt haben auf dem GameCube. Did you play it, Aaron? Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Vor allem die Bowser-Level waren voll witzig, oder? Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, was ich daran enttäuschend fand. Da kann man aber auch sagen, da ist es, weil ich dann so viel gespielt habe. Es hat leider die Kreativität, die es im ersten Paper Mario gegeben hat, es hat leider nur recycelt sehr viel. Das stimmt. Es hat dann wieder übernommen, guck mal, da gibt's noch ein Murder Mystery, da gibt's noch ein irgendwie dies und das und hat also leider... Formulaic. Ja, genau. Auch wenn jemand den ersten Teil nicht gespielt hat, fällt es einem wahrscheinlich nicht so sehr auf, aber mir ist es umso mehr aufgefallen. Und ich fand, das erste Paper Mario hatte auch ein bisschen weniger Längen. Das spielt sich teilweise echt zäh, der Teil auf dem GameCube, das muss ich auch sagen, das stimmt. Genau, es gibt auch immer ein paar Teile dort, also auch Ereignisse beim Paper Mario auf dem GameCube, dann diese Geschichte im Geisterdorf fand ich ganz cool, ne? Oder da gibt's so einen Arena-Kampf, wo du Yoshi dann dort triffst oder irgendwie deinen Yoshi-Kompagnon mit so einer Punker-Frisur. Den habe ich Panka-Yoshi genannt dann dort mit meiner Schwester. Gab es irgendwie ein Tournament? Oder? Genau, ein großes Turnier und natürlich auch die Geißel der Gesellschaft von Rollenspielen, ein 100-Level-Dungeon, den du durchspielen musst, ohne einen Level zu verlieren, sonst musst du wieder von vorne anfangen. Wenn in meinen Augen so Paper Mario so knapp eine ganz, ganz hohe 9 ist von 10, ne, dann ist Paper Mario 2 so eine mittlere 8 oder sowas für mich persönlich. Und Super Paper Mario leider auch, obwohl mehr die Jump-Run-Elemente verstärkt wurden, ist es sehr, sehr textlastiger geworden, hat nicht die Brillanz des ersten, da ist es auch nicht rangekommen. Ganz schnell vergessen. Ist schade ein bisschen. beim GameCube-Teil wollte ich noch sagen, was ich daran, also die Längen, klar, aber was ich daran gut fand, waren teilweise diese auch dieses Witzige, so von wegen Bowser hat diesmal gar nicht die Prinzessin entführt und ist selber unterwegs, und das fand ich teilweise so zum Lachen. Cool, das ist auch cooles Zeug, einfach, dass du selbst, auch ist sich selbst eben sehr selbstreferenziell und sich selbstbewusst, was es dann damit macht, und das hast du bei Paper Mario, Super Paper Mario eben nochmal verstärkt gehabt, wenn du mit Bowser und Peach und so weiter unterwegs bist als Charaktere. Und wenn eines stimmt an den großen Super Mario Rollenspielen, ich meine, die auf dem DS und Game Boy Advance sind auch ganz cool, die Mario und Luigi Advance oder Partners in Crime oder wie die heißen. Bowser's Inside Story, auch super lustig. Auch sehr gut ist, das ist natürlich ein anderes Team, das die macht. Ich glaube, das ist Alpha Design oder irgendwie sonst was heißen die. Man sieht immer den Screen am Anfang, wenn man die Spiele anmacht. Mario ist ähnlich so. Also die haben mir gut gefallen, aber ich hatte das Gefühl, dass Mario und Luigi hat Mario RPG ein bisschen rückwärts entwickelt. Ein bisschen, ne? Es ist ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall nicht, es ist eine andere Linie. Es ist sozusagen, wenn du zwei Teams gesagt hast, macht ein Mario-Rollenspiel, und beide sind auf einem leicht ähnlichen Weg gegangen, aber doch anders, weil die Comedy ist auch sehr vorhanden bei den Handheld-Spielen. Also speziell bei Bowser's Inside Story ist ein Spiel zum Brüllen teilweise sehr, sehr lustig, und auch sehr lustige Gameplay-Ideen, die mit dabei sind. Für mich ist aber Paper Mario 1 ist ein Spiel, das werde ich immer bei mir behalten. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Finde ich aber krass, irgendwie, wenn so drüber nachdenkt. Jetzt, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde das Spiel auch super, super geil. Und wenn man sich dann so eigentlich ins Gedächtnis ruft, so von wegen, hey, das beste Jump'n'Run hat Nintendo gemacht, so bla bla bla. Und dann fällt dir auf einmal auf so, oh, das beste Rollenspiel hat auch Nintendo eigentlich gemacht. Das ist irgendwie genau. So. Genau, es ist eine persönliche Meinung eben. Ich finde es fast schon komisch, dass es ein Genre ist, was eigentlich nicht Nintendo Stärke ist, und die nur fast schon nur ein Spiel raushauen müssen. Und Earthbound kannst du hier vielleicht auch mit dazu zählen. Du könntest auch das Argument für dich machen, dass Earthbound das beste Spiel der 16-Bit-Ära ist. Da würden dir manche Leute, die würden dich auch nicht schief angucken, wenn sie das sagen. Ich glaube, wir werden jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich alle Fans von dir ihre Gregor-Poster von der Wand reißen. Ich habe eh keine Fans, ich habe nur Hasser. Ich habe nur Hater. Ich glaube, man muss Super Mario RPG und Paper Mario vergleichen, um zu sehen, aber die Philosophie von Nintendo und die Philosophie von Squaresoft zu vergleichen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja, das Super Mario RPG hatte ja damals zwar Nintendo ein bisschen beigeholfen, das ist ein Squaresoft-Game. Das ist so, das glaube ich, würde sogar das letzte Spiel gewesen sein, was Squaresoft noch mitentwickelt hat. Ein bisschen Jump'n'Run Elements. Genau, ein bisschen Jump'n'Run-Elemente reingebracht, aber es ist eigentlich ein pures Squaresoft-Spiel mit Render-Optik und allem drum und dran. Und auf dem N64 mit Paper Mario merkst du die Nintendo-Philosophie, wenn Squaresoft nicht reingeht. Square hat sich komplett auf den Render-Kram dann eben konzentriert, was die Optik angeht und inhaltliche Umsetzung, hat aber dadurch, dass Nintendo nicht mehr dabei war bei den Final Fantasy-Sachen, ein bisschen was anders gemacht. Ne? Die haben sich nicht so angefühlt wie Super Mario RPG. Dafür Nintendo ohne Squaresoft funktioniert aber auch ganz geil, wie man gesehen hat auf dem N64. Und das ist auch eines der einzigen drei Spiele, die ich noch zu Hause habe fürs N64. Also ich habe kein N64 mehr, ne, aber ich habe für meine Sammlung einfach drei Spiele behalten. Das sind natürlich Ocarina of Time, das ist klar. Majora's Mask habe ich behalten. Majora's Mask, haben wir auch im Podcast gesagt, ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsspiele. Und Paper Mario. Kein GoldenEye, kein Perfect Dark, kein Conker. I never liked GoldenEye. Du magst Rare nicht. Doch, ich mag Rare. Ich fand Conker ganz gut. Aber die Spiele waren nicht behartenswert. Ja. Über GoldenEye würden wir zum Glück, über GoldenEye werden wir uns ja hier eh nicht auslassen können, ob das gut oder schlecht war, weil es indiziert ist, was wir auch nicht machen werden. Aber ich mochte es eh nie. Ich bin kein Ego-Shooter-Spieler. Du warst auch noch nicht dabei, da habe ich das zu Wolf auch gesagt. Ich habe noch keine Minute Call of Duty 4 gespielt. Ich habe nach dem ersten Halo kein Halo angefasst. Also muss man das spielen? Ja, also schau dir mal an, wie viele Leute dann so Millionen von Stunden da im Multiplayer verbracht haben. Ich muss es nicht gespielt haben. Ne? GoldenEye habe ich mal gespielt, es war nichts für mich. Belassen wir es dabei. Ich mochte Perfect Dark auch lieber. Oh, na gut. Ja gut, du machst ja auch Joanna Dark und sowas, die heiße Schnitte und allem drum und dran. Ich mag das lieber mit Healthbar. Wie es ist heutzutage mit Ego-Shooters, und du bist 1000 Mal abgeschossen und du bist immer noch am Leben, das ist mir ein bisschen schwachsinnig. Ja, ich finde es nicht schlecht mit dem, dass du da dort nicht sterben kannst. Ich mag diese Pussy-Methode einfach, da ich kein großer Shooter-Spieler bin. Ich spiele zwischendurch gerne auch mal ein bisschen was. Ich habe ein bisschen Killzone 3 gespielt zuletzt, das war ganz nett. Halo habe ich, Ich dachte, du hast den ersten gespielt. Den ersten habe ich gespielt, ja, das war im Jahr 2003 oder so. Die hat das ja praktisch irgendwie entwickelt mit dem Ein bisschen habe ich es auch gespielt. Ich spiele vielleicht, wenn es hochkommt, ein oder vielleicht zwei Shooter im Jahr durch, wenn überhaupt. Ne, und ich habe jetzt Killzone 3 angefangen. Ich denke, das ist kurz genug. Vielleicht spiele ich das dann nochmal durch. Dann habe ich aber auch genug für ein Jahr. Ne? Und worauf ich dann aber hinaus wollte, ich habe diese 64 Spiele dort drin stehen und für mich ist das auch ein legitimes Trio, da lohnt sich alleine der Kauf der Konsole für, wenn man das nicht hat. Oder der Download der Spiele in der Virtual Console. Die gibt's alle drei als Virtual Console Spiele. Ich habe mir Paper Mario einfach nochmal extra so runtergeladen. Wie sind die umgesetzt? Sind die 1:1. No? Okay, okay. Ja, die deutsche Version von Paper Mario hat, ich glaube, du kannst die Textsprache wählen, hat ganz leichte Balken oben und unten. Hat keine so super dicken, das haben wir ja immer Probleme gehabt, das hattet ihr in Amerika nicht, mit PAL-Umsetzungen und Balken. Back in the day, Aaron, when they translated the game to European machines, they always put black bars up and up and down on the screen. That look letterbox. Letterbox bars, yeah, but not to adjust the picture because it's a technical limitation. So eine technische Geschichte, dass da einfach die Spieler sind langsamer gelaufen und hatten dicken Balken um, dass das Bild eingequetscht haben. Die waren das ist faul. Auch das, was mich bei so einem Spiel jetzt bei die Paper waren faul, ja, die haben es nicht angepasst. Bei Paper Mario würde mich das, glaube ich, auch gar nicht so stören, dass sie von der Framerate ein bisschen anders sind. Aber das bei Spielen wie Ocarina auf. Of Time fällt das halt echt ganz schön ins Gewicht, wenn man die PAL-Version. Ja, gut, Ocarina of Time ist aber immerhin Vollbild, ne, was ich okay fand. Ne. Die haben immerhin die Framerate war ein bisschen kleiner und bei Majora's Mask auch. Mir ist es nie wirklich aufgefallen, weil ich die meist gespielt habe. Kann man sich, wenn man da noch damit gut leben kann, man spielt eh nur die PAL-Version in der Euro-Version. Du kannst auf der GameCube-Disc mit Zelda, da sind die 60-Hertz-Versionen drauf. Ne? Nur nicht bei Paper Mario. Das Ura, wie heißt das? Master Quest heißt Master Quest heißt es mittlerweile. Mhm. Zelda Master Quest. Aber gut, mit dieser großen Eloge zu Paper Mario sollte es das gewesen sein für den Rollenspiel-Podcast Nummer 2. Ich möchte mich einmal in Abwesenheit nochmal bei Wolf bedanken, der uns speziell mit seiner Expertise, und ich glaube, er ist auch wirklich der Einzige, der auch wirklich sehr, sehr vertieft in der ganzen Saturn-Geschichte hier gewesen ist, außer uns hier, dass er uns hier nochmal beifliegen kann. Und natürlich Aaron mit seiner N64-Expertise hier. ja, immer den passenden Stargast hier immer dazu, um das Thema, was es geht. Und natürlich bei Marc, der sich wieder rollenspielmäßig auch mit seinem Hab und Gut hier und uns Wissensschatz zur Verfügung gestellt hat. Ja, ich bedanke mich auch. Ich muss sagen, ich bin kein PlayStation-Hasser. Wo sie alle ihre Voodoo-Puppen rausgeholt haben. Du weißt natürlich ein halber Nebensatz, ja? Ein halber Nebensatz im Podcast und du kriegst Todesdrohungen. ist dir eingefallen, Marc, welches Spiel du hast? Nee. Ja. Ich glaube, ich bin vitrant, ich kann gar nicht raten. Gerade mal, was mir überzeugt hat, ein PlayStation zu kaufen. Ein Spiel, was dich überzeugen würde, eine PlayStation. Was mich überzeugt hat, ein PlayStation zu kaufen. Damals. Oh, ich soll es raten. Du hast eine gekauft und ich sollte raten, was es ist. Sag mir nur das Genre und dann rate ich für dich. Well, that gives it away. Ah, okay. Ich hätte Crash Bandicoot jetzt vielleicht gesagt. Nee. Nee? Habe ich gekauft, aber nicht. What kind of Genre? Nein. Wenn es muss irgendwas so Limitiertes sein, also so, wo es nur wenige Spiele gibt, dass wir es dann gleich erraten würden. Was ist denn dann sehr Akte X das Spiel? Ich müsste unbedingt ein PlayStation kaufen. Parappa the Rapper? Nee. Nee? Sorry. Ich hätte vielleicht einer dafür gehabt. Colony Wars. Was? Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Forget it. Was it an early or late game in PlayStation Lifecycle? Ich glaube 97. 97, Wipeout. No, you wouldn't buy one for Wipeout, I would say. Vielleicht 98? If you don't give me more hints, it's kind of difficult. Okay, es hat eine Genre erschaffen. Es hat ein Genre erschaffen, Whip Ribbon, nein. Da gibt es jetzt ein paar Filme da. Ein paar Filme gibt es jetzt davon. Resident Evil, genau. Hast du. Okay, Resident Evil made you buy a PlayStation 1. Genau. Und dann später Final Fantasy 7. Okay, aber did you enjoy Final Fantasy 7 then on PlayStation? Ja, aber you still in back in the head those poopy heads from Sony. Nee, meine fucking Speicherkarte hat dreimal ist kaputt gegangen und ich war jedes Mal 10 Stunden durch in das Spiel und es ist auf einmal gelöscht. Oh, ich hatte das auch mal. Ich hatte eine Third-Party-Speicherkarte und alle meine Rollenspielstände, obwohl ich da zum Glück Final Fantasy schon durch hatte, waren dann von einem Tag auf den anderen weg. Oh, meine Spielstände. Ja, apropos VMU, weil wir es vorhin auch hatten, das Thema bei der Dreamcast. Ich hatte ja auch Spielstände jetzt von Lack of Love und auch von Segagaga drauf. Musste feststellen, dass die auf einmal nach was weiß ich wie vielen Jahren irgendwie den Geist aufgegeben hat. Na, macht nichts. Macht nichts. Scheiße. Ich habe immer noch irgendwo alte, uralte Dreamcast-Rollenspiel-Saves, die ich schon seit Jahren nicht mehr angegangen bin. Vielleicht kann ich die nochmal auspacken. Wenn wir dann über den Dreamcast reden, haben wir eh viel Zeug. Also so D2 und Carrier und was auch immer es da alles gibt. Ich habe da eine Menge Zeug noch im Petto, worüber wir quatschen können. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, wie gesagt, danke nochmal an euch alle, dass ihr euch mit mir hier zusammengesetzt habt. Ich glaube, dieser Podcast wird auch die Rekordlänge überschreiten. Es wird hier auch so sein, ich kündige das jetzt schon mal hier an, das letzte Mal habe ich das dann nachträglich gemacht. Ich werde natürlich bei den Rollenspielcasts, weil das eigentlich ganz cool ist und wir dort eh wenig Gelegenheit haben, die Musik da nochmal reinzutun, hinten nochmal ein kleines Medley dazu packen, was wahrscheinlich nochmal eine Stunde in Anspruch nimmt. Also spielst du auch wieder selber was? Vielleicht spiele ich auch wieder selber was. Ich müsste eigentlich was vom Saturn oder vom N64 spielen, damit es dann passt. Ja? Auf dem Saturn kannst du es dann spielen. Auf dem Saturn. Ja, müsst mal sehen. Also ihr werdet nachher noch ein kleines Medley hören, also klein in respektive eine Stunde oder so wahrscheinlich an Videospielmusik, dass die Länge dieses Casts wahrscheinlich auf 4,5+ Stunden dann machen wird. Ach komm, du hast doch so viel Zeit, nur hör mal auf. Natürlich, ich mache ja sonst nichts. Das ist fast die Hälfte meiner iPod. Habe ich deinen halben iPod voll? Praktisch. Dein halber iPod ist voll mit mir, der redet. Ich muss die Arten noch zuhören. Ah, okay. Aber immerhin hörst du die vorher, bevor die löscht. Du hörst die vorher noch bevor sie löscht und sagst, so, ach, das Thema ist so... Verbessere ich mein Deutsch. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein bisschen deutlicher gesprochen zwischendurch drin. Ja, dann hätte das auch noch was gebracht. Gut, dann lass uns den Podcast zum Ende bringen. Viel Spaß mit dem Medley danach. Wir werden uns rollenspielmäßig eh noch irgendwann in ein paar Monaten dann hören mit dem PlayStation-Cast. Ich hoffe, bis dahin habt ihr dann halbwegs verdaut, was wir heute hier angestellt haben. Bis dahin bin ich der Gregor. Ich bin der Aaron. Und ich war der Marc. Und wir sagen Tschüss. a legend on Earth, a story about the endless strife between man and demon. The legend of the Ogre Battle. With God's divine intervention, the conflict lasting over thousands of years had come to an end. Man was victorious. Those who indulged in celebration had said that the battle will serve as a pillar for the next generation. But what will really come next? The next battle, and the next, and then? Perhaps the only thing born from one conflict is yet another conflict. Those who are fools will continue to fight. The legend chronicles how a group of knights had led the people of Zetaginia from a time of political disruption to a time of freedom. Make the sage Rushdie harbor ambitions for treachery? Why did he kill his friend, King Zenobia? Together with the Empress Endra of the Highland military machine, Rushdie waged war against four nations. Having a superior military, the Highlanders were able to overwhelm the other armies to gain complete control over the land. And the divine nation of Zetaginia was born. The empire controlled its citizens through fear. Anyone trying to escape tyranny or royalists of the old monarchy were hunted down mercilessly. Secrets and betrayal led people astray, causing bloodshed all over the land. In the 24th year of the empire, the few remaining knights of Zenobia band together to form the Liberation Army, planning to challenge the empire one last time. About a human being crowned from his old, yeah. And pixelistic, yeah. The messy line of pain we sow. The daddy ass into the apple. Yes, it's about a human being crowned from his old, yeah. And buildings break down. The messy line of pain we sow. Oh, they see the now way. You wanna claim the war is out, though. Wanna fall into the darkness where a sick light wave before it's away. Every man has two sides, lightness and darkness. The survivors of a long, drawn-out battle must, in the end, choose one or the other. Rushdie, enveloped by darkness, or the liberators vying for the light. But no one can say which side is the right one. I don't wanna reach to this. When the liver for the ladies wants, this guy will be blue again, is it nothing? It's got a day into like an apple. Yes, it's about a human being go. Oh, this is not that way. You wanna claim the one way several. You wanna fall into the darkness. We're sick light way before it's too late. The courageous heroes who brought about light from these battles. So many have fallen. The players may change, but the conflict between lightness and darkness is eternal. And it is a tireless battle repeated throughout history. And observing all of this is the Mother Earth. Only she knows that war is not the solution.